Dropkick Drama 142. Wir sind zurück. Schon wieder. Hallo Thomas. Bonjour, haben wir nur. So. Ja, wir haben diese Woche wieder ein volles Programm. Es gab schon wieder 3 Stunden Raw. Und an der Stelle möchte ich direkt mal was fragen. Ich war leicht verwundert. Ja, oder erschrocken, man weiß es nicht so genau. Nächste Woche gibt es ja Raw Roulette mit Shawn Michaels. Ist nächste Woche schon wieder 3 Stunden Raw? Nee, oder? Nein. Nee, okay. Nein. Gut, dann bin ich sehr beruhigt. Zum Glück nicht. Das würde ich auch gar nicht schaffen, weil heute Abend ist ja UFC on Versus. Das heißt, das werde ich dann morgen ja erst gucken. Und wenn Montag gleich so eine 3-Stunden-Sendung ist und dann Dienstag Raw auch noch 3 Stunden, das wäre ein bisschen viel. Okay, ich war nämlich geschockt, weil Raw Roulette, das klingt ja schon fast wieder so von wegen WWE muss schon wieder so was Großes raushauen. Nein, ich weiß gar nicht mehr genau, was das ist, ob da jetzt... ja, da werden doch die Kämpfe ausgelost. Die Matcharten, war das dann diesen Drehrad? Ja, genau, das war's. Das ist eigentlich ganz schön, da gibt es mal wieder ein paar Matcharten, die man nicht so oft sieht. Normalerweise. Naja, wenigstens, hoffentlich machen sie es nicht mit einem elektronischen System, sondern mit so einem Drehrad, da kann wenigstens nicht so viel schief gehen. Ja, das dachte ich auch, da war ich dann auch etwas überrascht bei der Entscheidung, die da falsch getroffen wurde. Ja, das waren ja sogar 2 Entscheidungen, wobei ich war auch nur bei einer überrascht. So, wollen wir mal direkt anfangen mit Raw? Fangen wir mal mit Raw an. Ja, 20.06.2011 aus der First Marina Arena in Baltimore, Maryland. Und es beginnt mit CM Punk, der sitzt im Ring und sagt erstmal, wie lächerlich doch dieses Motto Power to the People wäre. Er hat beim Pay-Per-View hat er Rey Mysterio besiegt, letzte Woche hat John Cena besiegt, davon her wäre es ja logisch, dass er jetzt Number One Contender ist und er will jetzt sofort seinen Title-Shot für den Money in the Bank Pay-Per-View, der ja in seiner Heimatstadt dann stattfinden wird. Wusste ich auch noch nicht. Chicago. Ja. Und, Chicago ist ja seine Heimatstadt. Ja, genau. Das hatte ich erwähnt. So, der GM... Er hat ja auch schon 2-mal Money in the Bank gewonnen, was bisher keinem anderen gelungen ist. Genau. Und der GM meldet sich zu Wort, sagt, er denkt drüber nach, wer der Number One Contender wird. CM Punk soll jetzt aber erstmal den Ring verlassen. CM Punk bleibt sitzen und wartet und wartet, wir jetzt erstmal die Zusage haben und... Und dann macht der diese Snow Angels, diese Schneeengel, das genau. Ist sowas typisch Amerikanisches. Ja, CM Punk weigert sich und weigert sich und... Beschreib mal, wie man Schneeengel macht. Hinlegen, Beine und Arme von sich strecken und so vor auf und zurück... Auf den Rücken, das ist wichtig. Ja, auf den Rücken legen, Beine und Arme von sich strecken und die dann so hin und her bewegen. Genau, nach oben und unten, also die müssen weiterhin auf dem Boden liegen bleiben. Und wenn man das übrigens mal wirklich im Schnee gemacht hat, das mache ich hier ja jedes Jahr, und sich hinterher dann da die Form anguckt, die da mal rauskommt, dann weiß man auch, woher der Name Schneeengel kommt. Das sieht dann nämlich aus wie ein Engel. Das ist doch der Wahnsinn. Durch dieses Wischen mit den Armen entstehen da nämlich die Flügel. So, der GM, der nach diesem... Du musst da nicht so schnell rübergehen. Das war natürlich der Höhepunkt der gesamten Sendung. Ja, ich hatte... Man konnte quasi während aller Matches, konnte man die Schneeengel da auch virtuell sehen, im Ring. Es gab für mich noch ein paar andere sehr gute Momente in dieser Sendung, da kommen wir dann dazu. Es hat auf jeden Fall alles nichts mit Wrestlerischem zu tun. Das ist nette Notiz am Rande. Ja, auf jeden Fall, GM... Das wurde ja, glaube ich, gar nicht, oder? Nach diesen kleinen Spielchen hat der GM keine Lust mehr und setzt ein Number One Contender Match zwischen CM Punk und Alberto Del Rio fest. CM Punk ist da weiter nicht so ganz zufrieden mit und will den Ring nicht verlassen, sodass daraus ein Triple Threat Match wird. Punk, Del Rio und Rey Mysterio werden um den Number One Contender Spot kämpfen später am Abend und dann kommen wir zu der ersten Entscheidung, die gefällt werden kann, nur von dem amerikanischen Publikum, soweit ich das weiß. Beziehungsweise dem in den USA. So, und zwar muss der Gegner von Brie Bella für den Divas Champion Titel Gürtel ausgewählt werden. Es stehen zur Verfügung Kelly Kelly, Beth Phoenix und Eve Torres. Wie? Jetzt musst du erstmal genau erklären, weil das ja wichtig ist, nachher, um das missgeschickt zu erklären. Wie findet denn die Abstimmung statt? Die Leute können jedes Mal via SMS A, B oder C voten. Das gilt immer nur während dieses Matches, beziehungsweise davor kurz. Das geht nicht irgendwie von wegen Anfang der Sendung wird das verlaut und man kann bis zum Ende voten. Das ist also kurze Wohnzeit von irgendwie 2, 3 Minuten jeweils, A, B oder C, via SMS. Jedes Mal. Ganz einfach eigentlich. Und es ist bei jeder Abstimmung dieselbe Telefonnummer und es ist bei jeder Abstimmung, und das ist wichtig, A, B oder C. Also es ist jetzt nicht, dass man hier zum Beispiel, wenn man Kelly Kelly wählen will, irgendwie Kelly als SMS an die Nummer schickt, sondern da muss man B schicken. Genau. Ja, Kelly Kelly wird es natürlich dann auch mit 53%, Biff Phoenix mit 36 auf dem zweiten, Eve Torres mit 11 auf dem letzten. Und Kelly Kelly kann in einem wahnsinnig interessanten Match Brie Bella via Roll-Up besiegen, 3 Minuten 2 und wird neue Divas-Championess. Und sie freut sich. Ja. Wird dann noch kurz von Jerry Lawler interviewt. Naja, die wollten unbedingt am Anfang der Sendung einen Titelwechsel haben. Also Ja, zu bedeuten. bedeuten hat das ja letztlich jetzt sowieso nichts, der Titel von den Divas, der ist ja ziemlich egal. Nee, das ist noch um einiges, einiges, einiges unwichtiger, zumal die Tag Team Division ja so langsam jetzt mal aufgebaut wird. Dazu später. Dazu später. So, dann soll ein Gegner für Evan Bourne rausgesucht werden. Zur Wahl stehen Jack Swagger, Mason Ryan und Sin Cara. An der Stelle, ja, passiert das Missgeschick. Ich war also fest davon ausgegangen, eigentlich, dass Sin Cara gewählt wird. Dann hätten wir ein gutes Match gesehen. Jack Swagger hätte jetzt storyline-mäßig noch Sinn gehabt. Mason Ryan dachte, ach, der kriegt ein paar Prozent. Letztlich sieht es so aus, Jack Swagger bekommt 19%, Sin Cara 30% und Mason Ryan wird mit 51% dargestellt. Thomas, jetzt darfst du einmal das Missgeschick erklären. Ja, das Problem ist, Mason Ryan war die Auswahl B. Und Kelly Kelly war ja nun auch die Auswahl B. Und es ist wohl so, durch ein Überlaufen also die haben wohl nicht mit so vielen SMS gerechnet. Und das ist ja sowieso relativ blöd, weil in einigen Staaten der USA Raw ja um eine Stunde zeitversetzt überhaupt übertragen wird. Also einige der B-Votes, die eigentlich für Kelly Kelly gedacht waren, sind jetzt quasi in diese Abstimmung gekommen und deshalb hat Mason Ryan als B so viele Stimmen bekommen. Ich Ja. glaube, am Ende, die realistische Zahl war irgendwie 90% für Sin Cara, glaube ich, ne? Und deshalb wird in der nächsten Woche bei Raw als Entschuldigung Das Match dann in der richtigen. das Match zwischen Evan Bourne und Sin Cara dann gebracht. Ja, ich war auch sehr überrascht an der Stelle. Also, Ich auch, ja. aber ein anderer Fehler war natürlich noch, das haben sie ja auch überall gesagt in dem Podcast, dass sie Sin Cara neben die anderen beiden gestellt haben. Ne? Der sah ja wirklich aus wie ein kleines Kind. Der ist einfach sehr, sehr klein. Ja, da finde ich jetzt keinen Fehler dran. Es ist halt so, das weiß man ja auch. Ja, sieht aus wie ein kleines Kind halt. Und dann denkt man natürlich, naja, ein kleines Kind, der hat ja niemals eine Chance gegen die großen, echten Wrestler. Ich meine, das ist bei Also Rey eigentlich. Mysterio auch nicht anders. Es ist halt jemand, der durch Schnelligkeit, also da sehe ich jetzt keinen Fehler, ganz ehrlich. Das ist Ich halte das für einen schon immer Fehler. so gewesen. So, Mason Ryan kann hier Evan Bourne auf jeden Fall via House of Pain, so heißt der Move, besiegen nach 4 Minuten 6. Ja, das Interessante war natürlich, das Match war überhaupt nicht vorher ja abgestimmt. Das heißt, Mason Ryan, der ja nun wirklich gar nichts im Ring kann, und Evan Bourne mussten dann mal ein Match improvisieren. Ja, das war Und so ein Power-Match. Also der Mason da Ryan muss man hat. doch Evan Bourne mal ein großes Lob aussprechen. Das hat der einigermaßen hingekriegt. Ja, ich Also, weiß nicht, ich fand das das war jetzt relativ. kein vernünftiges Match, aber das war jetzt auch sozusagen keine Riesenkatastrophe. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt Evan Bourne groß was zusprechen müsste. Ich weiß nicht, Mason Ryan hat eigentlich größtenteils das Match gemacht. Da gab es Nee, wohl eben diese ganzen Power-Moves aber ja, und dann war es Moment, halt das kommt vorbei. immer drauf, es ist immer ein Unterschied, wer im Ring das nennen sie ja dann im Ring das Match callt, also wer quasi festlegt, welcher Move jetzt dran ist. Das ist nicht immer derjenige, der die aggressiven Moves ausführt. Meistens ist es der die meisten sozusagen Bumps dann nehmen muss, dass der das Match bestimmt. Und in dem Fall war das klar Evan Bourne. Und es ist meistens auch so, dass der Wrestler mit der größeren Erfahrung das macht. Ja gut, es waren halt die entsprechenden Power-Moves, ne? Es war jetzt nichts Dramatisches, Genau, auch wo ich jetzt aber groß. das wird dann halt im Ring direkt abgestimmt und dann sagt Evan Bourne ihm dann quasi zu oder zeigt ihm das per Symbol an, jetzt in der Ringecke mehrere Schläge und so. Ja, ist schon klar, aber trotzdem fand ich das jetzt keine großartige Leistung. Es waren halt Power-Moves, wie man das jetzt hätte von ausgehen können, ne? So, Mark Henry ist auf dem Weg zum Ring und Die Leistung, jetzt hast du mitten im Satz aufgehört zu sprechen oder war jetzt die Verbindung kurz weg? nee, ich wollte jetzt eigentlich weitermachen und du hast mich unterbrochen. So sieht's aus. Ach so. Mark Henry ist auf dem Weg zum Ring und hält noch eine kurze Promo. Er sagt, also halt in Anbetracht dessen, dass er beim... Sag mal, wie gehen wir diese Woche eigentlich vor? Ich merke das gerade. Eigentlich sollten wir erst den Pay-Per-View besprechen, ne? Das wäre, haben wir den noch gar nicht besprochen? Nee, das wäre eigentlich sinnvoll, mit dem Pay-Per-View anzufangen, merke ich gerade. Ach so, der war ja... Ja, das ist schon wieder so lange her. Wir sind doch blöd heute, stimmt, Mensch. Der war ja am Sonntag, den haben wir noch gar nicht besprochen. Was machen wir denn wieder für einen Mist hier? Das ist natürlich echt. Hätte es erstmal mit dem Pay-Per-View und dem... Das wieder ein Mist hier. ...anfangen sollen. Ja, jetzt machen wir erstmal mit Raw weiter. Wir werden das hier heute alles mal ein bisschen unkonventionell und seltsam machen. Lass uns doch jetzt den Pay-Per-View jetzt machen. Nee, jetzt sind wir hier mittendrin, jetzt das müssen wir hier weitermachen. Alles nicht, das passt uns alles innerlich nicht. Nee, das ist richtig, aber jetzt machen wir hier weiter, jetzt sind wir hier schon drin. So, Mark Henry sagt, er hat ja Big Show beim Pay-Per-View da durch diesen Tisch geslammt, und er meint... So, Mark Henry hat auch beim Pay-Per-View gar nicht gegen Big Show gekämpft. Richtig. Und Mark Henry meint, wer so mit ihm umgeht, der... ja, so antwortet er halt darauf, und Big Show wurde halt von ihm bestraft. Und ja, Mark Henry wird jetzt auf Kane treffen in dem nächsten Match, und diesmal wird die Stipulations von den Fans gewählt. Wir haben da Hochkarätiges zu bieten: ein Bodyslam-Match, ein Armwrestling-Match oder ein Over-the-Top-Rope-Challenge. Ja, wie man die netten Leute kennt, gewinnt natürlich das Arm-Wrestling-Match mit 52%, Over-the-Top-Rope-Challenge 35%, Bodyslam-Challenge 13%. Das Arm-Wrestling-Match... Ich glaube, in dem Fall war das, glaube ich, sogar das richtige Ergebnis. Ich hätte mir Over-the-Top-Rope gewünscht. Letztlich war es egal. Es wäre wahrscheinlich... letztlich ist das gleiche bei rausgekommen. Mark Henry unterbricht diese Armwrestling-Challenge, schlägt zu, schlägt mit diesem Armwrestling-Tischchen dazu und fertig Kane dann noch ab. Und dann gibt es draußen auch den World Strongest Slam gegen Kane durch das Kommentatorenpult, wie auch schon Big Show das erfahren musste. Gab's ja dann bei SmackDown auch nochmal. Das wiederholt sich alles sehr stark im Moment. So, R-Truth kommt zum Ring und er redet wieder über Conspiracy, also Verschwörungen, und von wegen, er hätte wegen den Little Jimmys... Also er wurde ja beim Pay-Per-View da von diesem kleinen Jungen, hat er ja das Wasser ins Gesicht bekommen, wegen den... Das haben wir noch gar nicht besprochen, das darfst du nicht... Ja, hör auf. Wegen dem Little Jimmy, Es gab so einen schönen Spruch von Artruth. Wie heißt denn der Spruch? Weißt du, was ich meine? Nein, ich habe keine Ahnung. Artruth hat gesagt, er wurde okey-doped von einem Little Jimmy. Okay. Naja, auf jeden Fall, R-Truth meint, wegen diesem Little Jimmy hätte er seine Niederlage bei Capital Punishment aber eingesteckt. Little Jimmy hat ihn okidokt. Christian kommt zum Ring und redet auch von, nicht direkt eine Verschwörung, sondern dass auch er betrogen wurde beim Pay-Per-View. Er lässt nochmal die Bilder einspielen. Er hatte sein Bein unterm Seil liegen beim Pinfall, und Christian und R-Truth sind sich einig. Beide sollten jetzt theoretisch Champion sein. The Miz kommt dazu auch. Ja, also man muss sagen, R-Truth wurde ja okidokt von Little Jimmy, und Christian wurde okidokt vom Ringrichter. The Miz kommt dazu, und auch der hat sich, beschwert sich über den Referee, der soll sehr parteiisch für Alex Riley gewesen sein. Das konnte ich nicht feststellen. Nee, ich auch nicht. Und also da habe ich nicht gesehen, dass er okidokt wurde. Christian und R-Truth meinen wiederum, sie wären in einem Titelmatch gewesen, sie hätten jetzt den Titel nicht. Miz dagegen hat halt einfach nicht gewonnen, das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Brühen sich dann alle gegenseitig an mit Really, Randy, Riley, Jimmy. Das ist, was soll man dazu Jimmy sagen? Jimmy ist am besten dabei. Ziemliches Chaos, ich weiß nicht, was das jetzt sollte. Oh, Theodore Long kommt dazu. Das sollte halt ein bisschen Humor sein. Ja, sollte wohl. Theodore Long kommt dazu und macht das, was er am besten kann, ein Tag-Team-Match festsetzen. Miss Christian und R-Truth werden später auf John Cena, Randy Orton und Alex Riley treffen, und die Zuschauer dürfen hierbei die Stipulation wählen. Allerdings erst, wenn es dann auch zu dem Main-Event kommt, jetzt noch nicht, denn jetzt kommt... Wieso kann denn Theodore Long ein Raw-Match festlegen? Der ist auf SmackDown General Manager. Freu dich, sage ich dann nur. Das ist ein bisschen komisch, ne? Es ist aber auch eine mehr oder weniger Super-Show, da ja Raw und SmackDown Stars auftreten. Davon her sehe ich da jetzt auch wieder kein großes Problem bei. Der Anonymous Raw General Manager hätte ja dagegen wirken können. Hat er nicht, also war er einverstanden und fertig haben wir's. So, wir werden ein US-Title-Match sehen zwischen Dolph Ziggler und Kofi Kingston. Und auch hier wird wieder die Stipulation gewählt vom Publikum. Wir haben hier 2 out of 3 falls, Vicky Band from Ringside und Submission. 2 out of 3 falls wird mit 51% ausgewählt, Vicky Band from Ringside 31%, Submission 18%. Ja, das war auch falsch kalkuliert. Da hat eigentlich gewonnen Vicky Band from Ringside. Aha. Okay. Ja. Ja, Vicky hat... Hatte WWE später auf der Webseite offiziell zugegeben. Ich nehme an, dass sie für diese SMS-Geschichten Geld kassiert haben, dass sie das deshalb auch diese Fehler so genau zugeben mussten. Sonst hätten sie das wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall einige Fehler. Ja. In Anbetracht dessen, dass es dann... In anderen amerikanischen Staaten und so eine Stunde versetzt läuft und die da dann wahrscheinlich auch noch anrufen konnten, ist das natürlich ziemlicher Bullshit. Ja, es ist auch so, manchmal, wenn du eine SMS abschickst, dann hängt das auch von dem Standort und von dem Telefonanbieter ab, wie schnell so eine SMS durchkommt. Das kann durchaus mal sein, dass sie eine halbe Stunde irgendwo hängt und dann erst ankommt. Und dann ja, war auf jeden Fall ziemlich schrecklich gemacht. Da in deren Zählsystem, wenn sozusagen schon längst der nächste oder übernächste Wettbewerb dran ist. Ja, vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, das Ganze durch Anrufe zu machen oder sowas. Oder zumindest andere Ziffern bringt dann ja auch wieder nichts. Ja. Andere Buchstaben wäre besser gewesen, dass sie dann nicht irgendwie ABC, sondern dass sie dann wirklich einen Text, der irgendwie zu der Abstimmung passt. Ja, Anrufe wären vielleicht auch ganz praktisch gewesen. Ja, so SMS müsste aber eigentlich gehen. Das machen sie bei anderen großen Sachen wie hier American Idol und sowas ja auch. Ja. Geht schon. Müsste. So, das United States Match Championship Match ist ein 2-out-of-3-Falls Match und da habe ich mich dann richtig aufgeregt. Den ersten Fall, Dolph Ziggler zeigt draußen einen Zigzag und kann Kofi Kingston pinnen. Dieser erste Fall gibt es in der Werbepause und der wird uns danach dann in Wiederholung gezeigt. Da dachte ich schon, wie bekloppt ist man eigentlich? Nee, das ist Absicht. Also das ist tatsächlich so, man möchte ja immer noch so ein bisschen das so darstellen, als wenn das alles live ist und nicht vorher die Matches genau festgelegt und jederzeit auch irgendwas passieren kann. Und das ist richtig, aber ich möchte so ein... Da kann man natürlich bei so einem Match, wo es nicht das Entscheidende ist, mal so einen Fall in die Werbepause legen. Das ist richtig, sagen, aber ich möchte so ein... Es lohnt sich noch, liebe Leute, auch zu der Live-Veranstaltung in die Halle zu kommen, denn da könnte mehr passieren als im Fernsehen. Ja, das sagt, glaube ich, kein Mensch danach. Das sagt zumindest WWE, also wenn man so ein Interview... Naja, also ich finde das ziemlicher Mist, ja. Zudem, ich möchte ja so einen Matchverlauf dann auch vernünftig sehen, vor allem so einen entscheidenden Count, mehr oder weniger. Ich finde... Entscheidend gewesen. Nee, naja, wichtiger. Ja, nur... Mitentscheidend, es geht darum, wer zuerst zwei hat, also ist auch entscheidend. Es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, das nach dem 1-1 zu machen und dann in die Werbepause zu gehen und zu sagen... So, nach der Webpause wieder da und dann werden wir mal sehen, wer den letzten Count und den Sieg davon trägt. Also jetzt nach dem ersten, oder in dem ersten, total sinnlos. So, Kofi Kingston via SOS bekommt dann den Ausgleich hin und Kofi Kingston kann dann auch das 2-1 hinbekommen, denn Dolph Ziggler schlägt ihn mit dem Mikrofon von dem Justin Roberts. Nach 2 Minuten 35, das heißt Disqualification. Kofi Kingston besiegt Dolph Ziggler nur via Disqualification, deshalb wechselt der Titel nicht. Das wusste ich auch noch nicht, dass das bei 2 out of 3 Falls einfach so geht. Das ist unterschiedlich. Bei der WWE ist es wohl so, dass dann quasi beim letzten Fall das zählt. Ja. Wenn jetzt quasi beim ersten Fall Disqualifikation wäre und dann beim letzten aber normaler Pin-Count, dann wechselt der Titel, nur wenn beim letzten Fall dann irgendwie sowas ist, was bei normalen Match nicht zum Titelwechsel führt, dann führt das auch nicht zum Titelwechsel. Finde ich auch ein bisschen komisch. Ja, sehr komisch. So, und Dolph Ziggler bekommt dann noch den Trouble in Paradise nach dem Match. So, als nächstes, beziehungsweise jetzt sehen wir erstmal die Werbung mit Shawn Michaels, der wird nächste Woche dann ja bei Raw Roulette anwesend sein. Das nächste Match ist das Nummer 1 Contender Match zwischen CM Punk, Alberto Rio und Rey Mysterio. Hier dürfen die Zuschauer die Stipulation bestimmen. Erstmal kommt aber Alberto Rio raus und beteuert nochmal, dass Big Show da nur einem Unfall erlegen war und redet nochmal sehr viel von Schicksal. Schlechte Menschen, schlechte Taten, war alles nur Schicksal, wäre das Schicksal von Big Show und sein Schicksal ist es jetzt, Number One Contender zu werden und so ein Zeug. So, dann wird die Stipulation gewählt. False Count Anywhere 66%. No Disqualification 23%. Submission 11%. Also wir sehen ein Triple Threat. False Count Anywhere Match. Wurde das ausgenutzt? Jein. Aber es war ein sehr gutes Match. Sehr schnell, sehr viel hin und her, halt so ein typisches Triple Threat Match, aber sehr gut gemacht. CM Punk kann am Ende gewinnen, denn Rey Mysterio zeigt so ein Springboard Splash nach dem 619 gegen Del Rio. CM Punk kann Mysterio dann gegen den Pfosten werfen und den Pinfall einstecken. 11 Minuten 35, ein sehr, sehr gutes Match, Match der Woche. Also eins der würde ich würde sogar sagen, eins der besten Matches, die dieses Jahr so in den Raw-Sendungen gelaufen sind. Ja, das weiß ich nicht. Da gab es so viel, das merke ich mir jetzt nicht alles. Aber so von der Erinnerung her habe ich nicht vieles im Kopf, wo ich sage, das war deutlich besser. Ich ehrlich gesagt gar keinen, und ich werde dieses Match in ein paar Wochen wahrscheinlich auch wieder vergessen haben. So läuft das halt. So, CM Punk hat da noch ein Mikro in der Hand, der sagt, dass der 17.07. ein historischer Tag wird. Nicht nur ist dann zum zweiten Mal der Money in the Bank Pay-Per-View, sondern wird er auch in seiner Heimatstadt dann John Cena besiegen und WWE Champion werden. Und am 18.07. dann um 0:00 Uhr, amerikanischer Zeit natürlich, läuft sein Vertrag aus. Er wird gehen aus der WWE mit dem WWE-Titelgürtel, seiner Meinung nach. So, das kam dann für mich etwas überraschend, dass CM Punk direkt ankündigt, er wird gehen. Ich dachte, da käme dann irgendwas von wegen, wenn er den WWE-Titelgürtel nicht bekommt, dann geht er. Sowas überraschend. Ich hoffe, dass das Ganze nur eine Pause sein wird. Ja, das klingt so ein bisschen wie die Storyline, die CM Punk am Ende bei Ring of Honor hatte. Da hat er ja auch so in der letzten Show dann quasi noch, da war er Titelträger und dann ging es ja darum, okay, er geht jetzt zur WWE und in der letzten Ring of Honor Show, bevor er geht, ging es dann darum, behält er den Titel oder verliert er den Titel, nimmt er den Titel mit zur WWE, verliert Ring of Honor seinen Titel. Ein bisschen klingt das hier auch so. Ich weiß aber nicht, was sie jetzt mit der Storyline vorhaben. Also ich vermute, dass er tatsächlich vom Vertrag her eine kurze Pause zugestanden bekommen hat. Er wollte ja mal irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht 3 Monate oder so. Interessant wäre jetzt natürlich, eigentlich denkt man jetzt, ja klar, da muss ja jetzt John Cena gewinnen. Interessant wäre es natürlich, wenn sie ihn trotzdem gewinnen lassen. Ja, das wäre vor allem in seiner Heimatstadt natürlich sehr schön und dann am Ende noch so ein bisschen Jubel für ihn und so. Ja, ich hoffe natürlich, dass es nur eine Pause wird, weil CM Punk ist meiner Meinung nach so ziemlich der Beste, den die WWE momentan hat. Also den jetzt gehen zu lassen, vor allem momentan, wo ja immer mehr Leute gehen und gehen und gehen, beziehungsweise eine Pause haben und so, das wäre schon ein starker Verlust. Ja, nee, da bin ich ziemlich sicher. Also, soweit ich das jetzt verstanden habe vom Wrestling Observer, die sind ja relativ dicht dran mit ihren Quellen, hat er ja einen neuen Vertrag unterschrieben. Deshalb haben sie ihn ja wieder stärker gepusht. Sie haben nur vereinbart, dass mit dem neuen Vertrag, dass er halt eine längere Pause von 3 Monaten oder so, so ähnlich haben das ja Undertaker und Co. auch öfter schon mal gemacht, dass er die halt auch bekommt, aber dass er danach dann wiederkommt. Deshalb könnte man das theoretisch sogar so machen, dass er mit dem Titel abhaut und irgendwie dann nach 3 Monaten zurückkommt, aber ich glaube nicht, dass die WWE 3 Monate ohne Titel das durchhalten würde. Nee, ich Aber hätte das wäre gerne. natürlich nach den 3 Monaten ein Hammer-Effekt. Ja, ich hätte gerne, dass CM Punk den Titel bekommt, 3 Monate den Titel wegnimmt und dann, wenn er dann wiederkommt, nochmal ein gutes Jahr den Titel behält. Ich möchte mal wieder so eine lange, lange, lange Titelregentschaft haben und vor allem von CM Punk, das wäre göttlich. Ja, das finde ich auch eine sehr gute Storyline, aber ich glaube auch, dass sie das nicht machen werden. Ich schätze, Cena gewinnt den Titel. Meistens ist es ja auch so, dass WWE die Leute in ihrer Heimatstadt erst rechtfertig machen. Naja, eben. Ich weiß auch nicht, was da Blödsinn soll. Tja. So, Cody Rhodes gegen Daniel Bryan. Die Zuschauer dürfen schon wieder die Stipulation bestimmen. Paperback Match, No Countout und Collegiate Rules Match. Was ist das überhaupt? Bist du noch da? Ja, ich bin immer da. Collegiate Rules Match, was ist das? Ich habe dich jetzt 20 Sekunden lang gar nicht gehört. Hast du gesprochen oder war jetzt wirklich Stille? Ich spreche immer, dann hast du mich nicht gehört. Das ist ja interessant. Dann Was hast du denn darfst erzählt? Du darfst mir jetzt erklären, was denn ein Collegiate Wrestling Match, Rules Match ist. Nach College-Regeln. Das heißt, so ein normales Amateur-Wrestling-Match, wo man jemanden außerhalb dieses Kreises drücken muss oder auf dem Boden, wo aber zum Beispiel Schläge und Aufgabegriffe gibt es da nicht. Da gibt es nur, dass es wirklich auf die Matte drücken kann. Okay, das bekommt aber auf jeden Fall auch nur 6%. Das Paperback-Match 43% und No-Count-Out 51%. Damit sehen wir ein No-Count-Out-Match zwischen Daniel Bryan und Cody Rhodes. Daniel Bryan besiegt Cody Rhodes durch ein Small Package in 2 Minuten 40. Das Match ist an sich sehr gut. Gibt auch so ein paar kurze Szenen auf der Rampe, aber natürlich viel zu kurz. Ja, sehe ich auch so. So, Cody will dann noch auf Bryan losgehen, landet aber im Lebel-Lock. Ted DiBiase kommt zu Hilfe. Und Cody Rhodes zeigt dann noch diesen Alabama Slam, den er früher dann immer mit Hard Collie zusammen im Team gezeigt hat. Waren die beide zusammen im Team? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee. Nee, wer war denn das eigentlich? Ja, Hardcore Holly war schon längst fit da. Ja, das stimmt. Hardcore Holly hat diesen Alabama Slam immer gezeigt. Ja, ja, mit wem war Hardcore Holly denn immer im Team da? So einen jüngeren, neueren. Wer war denn das nochmal? Weiß ich nicht. Das würde mich jetzt interessieren. Ich kann mich bei Hardcore Holly ehrlich gesagt nur noch an diese schwache Fehde 2004 gegen Brock Lesnar erinnern. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das war nicht meine Zeit. So, da muss ich jetzt gleich einmal wissen. Das werden wir jetzt einmal googeln hier. Ich meine, da waren die auch Tag Team Champions einige Zeit lang. Das muss ich jetzt einmal wissen. War der mal mit Heidenreich? Nee. Oh, da muss ich jetzt einmal wissen. Das tut mir jetzt gerade mal leid. Vor allem auch noch, dass das Internet sehr langsam ist. Das tut mir fast noch mehr leid. Na, vielleicht lassen wir es auch lieber. Es dauert zu lange. So. Was haben wir denn als nächstes? Keine Notizen gemacht, das musst du schon sagen. Ich kann es nur kommentieren. Ja, es gibt noch den Crossroads gegen Daniel Bryan und dann wird noch die Papiertüte über Daniel Bryans Schädel gezogen. Und kein Run-In von Sin Cara. Wahnsinn. So, Da ist ja immer, wenn der eine, dann da ist ja dann Sin Cara immer dazugekommen. Ja, muss aber ja nicht immer, sonst wird es ja auch ein bisschen blöd und langweilig. Ja. Dance Contest steht als nächstes an. Solchen Quatsch gibt es ja immer bei solchen 3-Stunden-Sendungen. Ich hatte ja schon vorher mal gesagt. Das war ja neben den Schneeengeln der Höhepunkt. Meiner auch. Zweithöhepunkt. Ich habe noch einen, der kommt noch. Oder? Nee, der kommt noch. Naja, auf jeden Fall, ich hatte ja vorher schon mal gesagt, so ein 3-Stunden Raw, immer wenn die Leute da was wählen, das wird immer ganz schrecklich. Dieses Jahr bestimmt auch wieder und es war so. Naja, auf jeden Fall die drei, die zum Dance-Contest da zur Auswahl stehen, das sind die drei Kommentatoren, die wir heute Abend dabei haben. Michael Cole, Jerry Lawler, Booker T. Booker T 14%, Lawler 39% und Michael Cole 47%. Vicky Rowe tanzt mehr oder weniger. Aber was Michael Cole da hinlegt, das ist schon der Wahnsinn. Das ist wirklich ein Höhepunkt. Ja, kann man nicht anders sagen. Inklusive The World. Oh ja. Das war schon klasse. Gibt's denn eigentlich noch? Was macht der Scotty Torti? Der macht jetzt, glaube ich, Independent-Ligen ab und zu mal noch einen Kampf. Ja, ja, und Vicky Guerrero wird ausgebuht und Michael Cole wird wahrhaftig etwas bejubelt. Zu Recht. Und gewinnt den Dance-Contest gegen Vicky. Genau. Ob damit die WWE gerechnet hat, man weiß es nicht. Oh, ja, und danach. Ich würde sagen, schon. Ja, man weiß es nicht. Und danach hat Michael Cole dann noch eine Ohrfeige von Vicky bekommen und sackte da so zusammen. Also hier an der Stelle war er mehr in der Face-Rolle, ganz klar. Das ist bei Michael Cole sowieso immer ein bisschen komisch, auch bei seiner Kommentiererei. 90% Heel. Seltsam hin und her. Jetzt bei SmackDown hat er wieder einen reinen Heel gespielt. Bei Raw ist es immer so komisch gemischt. Ist sehr, sehr selten. Ja, das finde ich gar nicht. Ich muss sagen, er achtet halt darauf, dass er nicht schon wieder Ärger bekommt. So, der Main Event. Da kann schon wieder so eine Stipulation ausgewählt werden. Entweder ein One-Fall-to-Finish-Match. Also ein Standard-Match halt. 20-Minute-Time-Limit. Das Tolle an dem war, als das ausgewählt werden konnte, da hatte die schon nicht mal mehr 20 Minuten Zeit. Da dachte ich schon, ja, das wäre wieder gut. Man halt verlängert, ne? Das war ja wieder intelligent gemacht. Und ein Elimination-Match stand noch an. Also in dem 20-Minute-Time-Limit hätte man ja das One-Fall-to-Finish mit drin gehabt. In dem One-Fall-to-Finish das 20-Minute-Time-Limit und so weiter und so fort. Auf jeden Fall 6 Minuten für das Time-Limit-Match, das One-Fall-to-Finish 15 und zum Glück Elimination 79%. Dann hatten wir also den Main-Event. Six-Man-Elimination-Tag-Team-Match. John Cena, Randy Orton und Alex Riley können R-Truth, Christian und The Miz besiegen. 19 Minuten 15, der ganze Spaß. Und Cena ist ja allein nachher Überlebender. Ja, Cena, sagen, ich glaube, ja, warte mal, ich glaube, Randy Orton, der wurde der eliminiert, ich weiß es gar nicht mehr genau. Einen Moment. Wurde von Christian gepinnt. Ja, genau, Randy Orton, ja, wird nach dem Spear von Christian. Auf jeden Fall, Randy Orton zeigt dann noch einen RKO gegen R-Truth und an der Stelle gibt es ein weiteres Highlight von mir. Da steht dann Randy Orton mit dem Rücken zu R-Truth, ne? Und zeigt dann diese Gestiken, die er halt macht, wenn er den RKO zeigen will. Er dreht sich da dann zu R-Truth rum. R-Truth meinte wohl erst, ach, jetzt gibt's direkt den RKO. Anstattdessen fällt Randy dann aber erst so auf seine Hände, so auf die Fäuste. Und R-Truth dachte an der Stelle wohl, es geht direkt schon los und ist schon so hochgegangen. Und als er gesehen hat, dass Randy sich so nach unten fallen ließ, ist er ganz schnell wieder zusammengesackt. Das sah genial aus. Ich habe das mit Mama zusammengeguckt, also das haben wir uns mehrere Mal angeguckt. Das war fantastisch, diese Szene. Das war mein. Ich habe es noch einmal gesehen, aber irgendwas Komisches war da. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Das war mein Highlight der Sendung. Ja. Nach Michael Cole und nach dem, was am Anfang passiert ist, was ich leider jetzt gerade schon vergessen habe. Schneeengel. Ja, genau. Das war auch gut. So, auf jeden Fall, dann gibt es den RKO gegen R-Truth doch noch und Cena packt dann noch den STF dazu und das ist dann der Sieg für das Face-Team. Alex Riley war vorher schon eliminiert, genauso wie Christian und The Miz. Ja, Alex Riley wurde als erster eliminiert. Ich hoffe mal, dass der Push nicht jetzt gleich schon wieder vorbei ist. Sehe ich hier gerade ein bisschen Wirrwarr. Bitte was? Ist auch egal. So, alles, was ich jetzt an Eliminationen gesagt habe, könnte ein bisschen durcheinander sein. Wieso, was denn? Man kann überlegen. Hier steht was von wegen Christian, wurde am Ende eliminiert, aber das ist Quatsch. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das R-Truth war. Ich meine es auch, am Ende war Christian. Ne? Also Christian hat, glaube ich, Cover gegen Randy Orton gezeigt. Und dann ist irgendwie, Christian hat sich dann so gefreut und ist dann irgendwie von John Cena eliminiert worden. Ich weiß ja nicht mehr. Mit R-Truth war, glaube ich, schon davor. Das meine ich wieder nicht. Ich meine nämlich genau, ich meine das nämlich genau andersrum, dass R-Truth am Ende den RKO und dann ist er nämlich direkt STF. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Christian müsste ja, eigentlich. Aber war am Ende nicht Attitude Adjustment gegen Christian und war das nicht der letzte Pin, den Cena dann gezeigt hat? Nee, der Attitude Adjustment, der wurde am Ende gar nicht gezeigt. Der STF, der hat zum Sieg des Teams geführt. Ja, wie auch immer. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ist zu lang her. So, SmackDown. Aufzeichnung 21.06, Ausstrahlung 24.06.2. Oh ja, übrigens, die 3 Stunden Raw, die war ganz okay. Die war, also dieses Triple Threat war halt ganz nett. Ne? Der Main Event, der Tag Team Main Event, da habe ich eindeutig schon Besseres gesehen. Ja, sehe ich auch so. Also Triple Threat war gut, also ansonsten war die Sendung ein bisschen länglich. Ja. Ausstrahlung 24.06. aus dem Giant Center in Hershey, Pennsylvania. Wollen wir nicht erst den Pay-Per-View machen? Nee, wir machen jetzt auch noch SmackDown, wenn wir schon gerade dabei sind. Das ist ja sonst noch schlimmer hier. So, Theodore Long kommt heraus und sagt, dass das Matchende von Randy Orton gegen Christian beim Pay-Per-View ja so ein bisschen kontrovers war, da Christian da den Fuß unterm Seil liegen hatte beim Pinfall. Christian soll danach zum Ring kommen. Teddy Long meint allerdings, die Entscheidung vom Referee ist final. Christian hat verloren. Und Christian muss sich jetzt verdienen, dass er ein erneutes Titelmatch bekommt. Und zwar in einem Match gegen Kane heute Abend. Das finde ich auch alles ein bisschen bekloppt. Ich wusste gar nicht, dass Kane jetzt der andere Nummer 1 Herausforderer war. Ich finde das total bekloppt. Einerseits sagt man, finale Entscheidung vom Referee, Christian hat verloren. Andererseits sagt man auch, Christian bekommt noch eine Chance auf den Titel. Warum denn? Warum? Er hat doch ja schon zigtausende. Ich meine, wenn er jetzt verloren hat, dann ist. Ach, das ist alles Quatsch hier. So, Sin Cara kann Teddy Biasi in einem netten Match besiegen. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, Christian, der muss bei Money in the Bank unbedingt noch ein Match gegen Randy Orton haben, damit die großen Highflyer wie Kane und Mark Henry beim Leiter-Match mitmachen können. Stimmt, das klingt logisch. Jetzt wollen wir doch nur hoffen, dass der Main Event zwischen diesen zwei Riesenpaketen Christian und Randy Orton kein Lettermatch wird. Das wäre überladen und schrecklich. Nee, das wird's nicht. Sonst hättest du ja bei Money in the Bank zusätzlich zu den beiden Money in the Bank Matches auch noch ein Leitermatch. Das machen sie nicht. So blöd sind sie nicht. Eben. Nee, das, so blöd sind sie nicht. Das ist, was die WWE schon alles gemacht hat. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, aber. Nee. Ich bin mir da nicht so sicher. Mal sehen, was nächste Woche ist. Wenn man sich den Main Event von dieser Smackdown-Sendung anguckt, dann könnte man das glauben, dass Vince Russo jetzt neben TNA auf WWE schreibt, aber. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ja, wir kommen zu dem Spaß noch. Übrigens bei diesem Match gegen Teddy West, dieser Finisher von dem Sin Cara, dieses komische Head Scissor, was dann in diesen komisches Ende in Art STF geht, das hat dieses Mal zum ersten Mal vernünftig geklappt. Das sah richtig gut aus. Lambistica. Ja. So heißt er. Aber da können die Leute jetzt wahrscheinlich nicht viel mit anfangen. Ich muss halt ja mal versuchen, irgendwie zu erklären. Ja, ist auch in Ordnung. Ich wollte das auch nur ergänzen. Es ist schon ein sehr komischer Move, muss man sagen. Er könnte eigentlich theoretisch wäre es vielleicht sinnvoll, das Ganze noch in Submission direkt enden zu lassen, in der Pose, in der das dann endet, aber. Du, in Mexiko ist einiges seltsam. Ich habe mir die ersten 2 Stunden von Triple Mania, von der Triple A angeguckt. Das ist ja die WrestleMania da von dieser mexikanischen, von dieser großen mexikanischen Liga. Ja. Und das sind ja die Wrestler, die sehen ja alle aus, als wenn sie direkt aus dem Comic oder aus dem Horrorfilm kommen. Das sind also wirklich fast alle mit so komischen Gimmicks, wo man denkt, okay, das ist mehr für die Kinder und Jugendlichen. Und auch die Matches, da war gleich das erste Match war irgendwie 4 gegen 4, das zweite Match war dann mit Leiter, Tischen und Stühlen, das dritte Match war dann so ein Cage-Match, wo der eine dann da, der Abyss, der hat da mitgekämpft von TNA dann gleich. Von ja, ich hatte das gelesen, da haben ja sehr, sehr viele TNA-Stars mitgekämpft. In diese Stecknadeln da reingefallen ist, also das ist schon alles sehr überzogen und sehr comichaft. Dagegen ist das wirklich das, was die WWE macht, seriöser Sport. War es denn zumindest gut? Die ersten 2 Stunden fand ich zumindest so unterhaltsam, teilweise auch im Sinne absurd unterhaltsam, dass ich gesagt habe, ach, das gucke ich mir wahrscheinlich mal über die Zeit bis zum Ende an. Ich wollte das Match von Jeff Jarrett gern sehen, weil der da ist. Ja, vielleicht wäre es sinnvoll, da auch mal reinzugucken. Wenn ich noch ja. Zeit habe. Ich habe TNA diese Woche noch gar nicht geguckt, also das ist auch noch auf dem Plan. Ja, TNA gucke ich nicht. Obwohl die Bound for Glory Turnier, das würde mich interessieren. Ja, das ist auch ganz gut angefangen letzte Woche, also da will ich diese Woche auf jeden Fall weiter gucken. Zudem, letzte Woche gab es ja diese 3 alten X-Division Stars, die wieder da waren, und diese Woche sollte es dann 3 neue geben, also da möchte ich auf jeden Fall mal reingucken. Also es könnte sein, ich vermute mal, dass ich mir in 2 Wochen den Destination X Pay-Per-View angucke, wo ja dann das Konzept wieder mit den 6-seitigen Ringen, übrigens die Mexikaner benutzen auch einen 6-seitigen Ring, und mit den alten Leuten halt oder mit den früheren Stars, so alt sind die ja noch nicht alle, mit den früheren Stars stattfindet, und ich hoffe, dass sie dann beim Pay-Per-View vernünftige Videos haben, wo sie eine Zusammenfassung dessen machen. Ich habe keine Lust mehr deshalb, die TNA-Sachen anzugucken. Also ich gucke jetzt TNA wieder, muss ich sagen, und es ist ganz schön, so wenn man WWE guckt, das ist ja wirklich sehr PG-mäßig, sehr Kinder und so, und dann TNA mit dem ganzen Blut und so, das ist ja schon... Läuft denn dein Figure 4 Weekly-Abo noch, oder ist der Monat schon vorbei? Das läuft natürlich noch. Und hast du da regelmäßig gehört, bist du dadurch wieder drauf gekommen, weil die in der Brian und Vinny Show am Donnerstag immer die ein Review machen? Ja, und immer wieder sagen, wie schrecklich es doch ist. Genau. Ja, ich dachte, wenn du dir schon anhörst, was die da einmal zu sagen, dann guckst du auch mal die Sendung selber, um ein bisschen mit denken zu können, beziehungsweise ja. Gucken, wie du es selber findest. Ja, so war das. Das hat dazu beigetragen. Hörst du regelmäßig die Podcasts, oder? Ich bin jetzt gerade leicht in Rückstand. Ich bin jetzt gerade leicht in Rückstand, so 3 Sendungen, glaube ich, kommen noch. Aber da werde ich nach der Sendung, ich habe noch welche auf dem iPod, also ich kann dann direkt nach der Sendung nochmal. Und wie gefällt es dir bisher? Gefällt mir super, ich glaube, ich werde das dann weitermachen danach. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ja. So, Cody Rhodes kommt zum Ring und hypt sich so ein bisschen selber. Daniel Bryan kommt dazu, die beiden werden ein Match haben. Und Bryan zeigt dann noch ein Foto von Dusty Rhodes, dem Vater von Cody Rhodes. Und sagt, es geht halt nicht nur ums Aussehen, auch Dusty Rhodes, der war sehr, sehr charismatisch. Und genau das ist Cody nicht. Und die haben ausgerechnet natürlich ein Foto gezeigt aus seiner Phase, als er mit diesem Mit diesen Pünktchen, ja. schwarz-schwarzen Zeug mit diesen Pünktchen. gelben Punkten aufgetaucht ist. Ja, das beste Diese Bild, was sogenannten sie, Pardon. das beste Bild, was wir hatten im Archiv, haben sie direkt mal genommen. So, Teddy Bears kommt noch dazu und dann gibt es das Match und Cody Rhodes kann Daniel Bryan besiegen. Das war, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gab es das Match nicht bei, sag mal, das Match, das gab es auch bei. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, das gab's ja auch, ne? Bei Raw gab es das ja mit der Stipulation, dass das Falls, was war das, Falls Count Anywhere oder so, wo leider No nicht das Disqualification. Vier-Typen-Match gewählt worden ist. Das war das No Disqualification bei Raw. Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an das Match bei Raw erinnern. Wie das hier jetzt war, weiß ich gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall gut. Ja, ich würde auch einfach mal behaupten, es war gut. Anders kann es bei diesen zwei Leuten einfach nicht sein. Cody Rhodes finde ich super. Ach, ich glaube, jetzt kann ich mich gerade wieder erinnern. Hat ein paar Mal eingegriffen, Ja, jetzt kann ich mich, jetzt kann obwohl ich. ja Cody Rhodes vorher noch gesagt hat, diesen peinlichen Auftritt von Ted DiBiase, der vorher ja gegen Sin Cara verloren hatte, den wollen wir mal sofort vergessen. Ja, ich kann mich wieder erinnern. Und zwar Daniel Bryan, der hat sich ja während dieses Matches mit den Beinen da irgendwie in den Seilen verhakt. Das sah auch sehr seltsam aus. Und dann gab es ja, glaube ich, dann gab es noch diesen Angriff von Teddy DiBiase und Cody Rhodes hat dann diesen formschönen Springboard-Kick gezeichnet. Hat er vorher übrigens auch schon mal gezeigt. Deshalb hat sich Bryan da auch verhakt. Auf jeden Fall nach dem Kick gab es dann noch den Crossroads und das war der Sieg. Das war ein schönes Match. Ja, also muss man mal abwarten, ob jetzt dadurch, dass Cody Rhodes quasi Ted DiBiase schon so ein bisschen wieder fertig gemacht hat, ob da jetzt schon wieder für, sag ich mal, in 3, 4 Monaten eine Trennung zwischen den beiden und eine kleine Fehde angedeutet wird, weiß ich nicht. Kommt mir ein bisschen früh jetzt. Fertig gemacht? Inwieweit? Das war ja ein peinlicher Auftritt von Ted DiBiase, da wollen wir mal sofort vergessen, weil Ted DiBiase gegen Sin Cara verloren hat. Achso. Nee, ich glaube, das läuft so ein bisschen auf das gleiche raus wie bei Miss und Riley. Aber das wird sich auf jeden Fall noch einige Zeit lang halten. So, es gibt das nächste Promo-Backstage-Segment, whatever, von Johnny Curtis. Das darfst du wieder erklären. Diesmal ging es um irgendwie so eine Redewendung, irgendwas mit The Mustard didn't cut it oder did cut it oder so. Ich habe es auch nicht richtig verstanden. Das ist wieder so eine komische amerikanische Redensart, die ich nicht kenne. Auf jeden Fall standen vor ihm auf dem Tisch drei Verpackungen mit, ich glaube, Ketchup, Mayonnaise und Senf. Genau. Und er sagte, na, welche von euch wird's denn? Und er hat dann den Ketchup und die Mayonnaise weggenommen und der Senf blieb stehen. Und es gibt irgendwie sowas wie The Mustard didn't cut it oder did cut it. Was das auch immer bedeutet. Aber sein Gimmick ist auf jeden Fall, dass er irgendwelche albernen Redensarten bei uns. Wäre das sowas wie, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das müsste dann quasi ein Wrestler irgendwie bildhaft darstellen. Solche albernen Redensarten muss er irgendwie darstellen. Was das mit Wrestling zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Ich finde das ganz cool. Ich dachte eigentlich, er feiert diese Woche sein Debüt, aber dann war es wohl nächste Woche erst. Mir ist das vollkommen egal, ehrlich gesagt. Ich finde ihn ganz interessant. So, Backstage-Interview Wrestler mit. selber, der kann ja wohl nicht viel sein. Das ist ja wohl derjenige, der am längsten da bei Florida Championship Wrestling war. Der hat es ja wohl erst nach irgendwie 10 Jahren oder was geschafft, um mal in die Hauptshow zu kommen. Ich glaube, der ist ganz gut, du. Das So, spricht für seine, ehrlich, Backstage-Interview. spricht er nicht für seine Qualitäten. Man kann sich ja verbessern. Vielleicht ist er jetzt ja ziemlich gut geworden. So, Mal gucken. Matt Stryker interviewt The Big Show Backstage und Big Show will sich natürlich an Mark Henry rächen, bis da Mark Henry Big Show da durch das Set Backstage da so rammt. Also diese Aufbauten, wo vor dessen Hintergrund halt diese Interviews vorgeführt werden und Nunzio kommt dann noch als Ref dazu. Wird allerdings von Mark Henry da also weggeschickt und ja, da wird dann wohl eine Fehde zwischen denen aufgebaut, die recht intensiv ist. Gefällt mir bisher. Und Also ich weiß natürlich, dass das vom Match her wieder nicht so toll wird, aber vom Aufbau her mit all diesen tollen Aktionen von Mark Henry bisher gefällt mir ganz gut. Scheint ja wohl die zu sein, dass Mark Henry jetzt erstmal gegen Big Show gewinnt und Mark Henry dann der nächste Gegner für Randy Orton um den Titel ist. Das lässt dann ja auf die Matches auch nicht gerade mit Freude blicken. Für mich schon. Ich habe das ja schon mal vor einigen Sendungen gesagt, da würde ich mich drauf freuen. Da sind wir halt anderer Meinung. Da muss ich sagen, das möchte ich überhaupt nicht sehen. So ein Intercontinental Championship Match als nächstes. Ezekiel Jackson kann Wade Barrett besiegen. Das war aus der Erinnerung heraus kein so mieses Match. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Nee, aber dafür war das Match, das die beiden am Pay-Per-View hatten, erschreckend gut. Also auch nichts Großartiges, aber für die, da hätte ich gedacht, das würde eine furchtbare Katastrophe werden und das war es nicht beim Pay-Per-View. Ich dachte, du sagst jetzt erschreckend mies. Aber. So, Randy Orton wird von diesem Jack Corpella interviewt und ja, er sagt halt, wenn Christian Number One konnte, dann besiegt er ihn halt nochmal. So, Wade Barrett ist backstage und wird von Heath Slater und Justin Gabriel so ein bisschen runtergemacht, so von wegen, ja, haben wir ja gesehen, wie wenig du unsere Hilfe brauchst und die werden jetzt nach draußen gehen und das machen, was Wade Barrett nicht konnte, und zwar einen Rematch gewinnen. So, dann darfst du mal den neuen Entrance von den Usos beschreiben. Der ging mir etwas zu lange, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt jedes Mal kommt. Fand den nicht schlecht. Es gibt bei den Ne, der war nicht schlecht, aber der war Samoanern. ein bisschen zu lang. Ich fand's okay. Es gab bei den Samoanern, gibt es so einen traditionellen Kriegstanz, wo die so nebeneinander stehen und dann so in den Knien gebeugt sind und dann kommen da so halt diese samoanischen Sounds oder Kriegsgeschreie und der eine der Usos, der macht dann halt diesen Sprechgesang dazu und dann haut man sich da so irgendwie auf die Beine. Und das ist mit bedrohlicher Musik. Das ist natürlich bei den Samoanern, wenn sie das traditionell auf ihrer Insel, hauptsächlich heute natürlich für die Touristen machen, noch interessanter, weil sie dann diese Kriegsbemalung auch noch in den Gesichtern haben. So ist das jetzt nur um die Usos quasi mit diesem Samoa-Gimmick ein bisschen abzusetzen von den anderen. Mir hat das gut gefallen. Ja, teilweise dachte ich, das ist ja lächerlich, aber insgesamt muss ich sagen, hat es mir auch ganz gut gefallen, um das Gimmick hervorzubringen. Zum anderen zeigt das ja auch immer, dass die WWE was mit dem vorhat und dass hoffentlich die Tag Team Division jetzt wieder ein bisschen hoch kommt und Justin Gabriel und Heath Slater können die Usos ja aber besiegen. Die sind aber natürlich auch gut, die beiden, und die haben ja auch einen neuen Entrance-Song bekommen, also auch mit denen ist wohl was geplant. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie gleich wieder gewonnen haben, nachdem sie in der Woche davor verloren haben. Die Usos, die haben auf mich auch im Match nicht ganz so stark wie letzte Woche, aber auch wieder ziemlich stark einen guten Eindruck gemacht. Ich hoffe nicht, dass jetzt nur da mal ein Sieg drin war und dass sie jetzt wieder weggedrückt werden und dass dann jetzt nur eine Fehde zwischen Heath Slater und Justin Gabriel und wie heißen da die Tag Team Champions? Die anderen da von Nexus. Otunga und McGillicuddy. Ja, also ich hoffe, dass nicht nur die beiden Teams gegeneinander kämpfen, sondern dass die Usos da noch weiter mit drin bleiben. Ich weiß gar nicht, warum Otunga und McGillicuddy Champions sind. Nee, das weiß ich auch nicht. Das habe ich ja vorhin gesagt. Na, total Quatsch. Ich glaube, die Ja, waren auch. du hast gesagt, du weißt gar nicht mehr, wer die Champions sind, aber Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann sie das letzte Mal einen Kampf hatten. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass sie irgendwie Backstage zusammengeschlagen worden sind und von CM Punk dafür zusammengestaucht wurden. Ach ja, stimmt, das war gut. Aber an das letzte Das Match weiß ich auch nicht mehr. ich erinnere, aber wann die mal ein Match hatten, weiß ich nicht. Nö. So, Gut, aber der Tag Team Titel ist halt weniger wichtig als der Damen Titel, deshalb gibt es ja mehr Damen Titel Matches als Tag Team Titel Matches. ja, man muss ja auch ein bisschen gerecht bleiben, sonst kriegt die WWE wahrscheinlich wieder Probleme mit irgendeiner Frauenbewegung, genau wie mit diesem schwulen Verein da letzte Mal, weil Cena da irgendwelche Witze gemacht hat. Oh ja, ich glaube, die Frauenbewegungen, die freuen sich immer, wenn man die Frauenmatches von WWE bringt. Oh ja. Die werden vor Begeisterung in die Luft springen über das Frauenbild, das WWE da verbreitet. Absolut. Absolut. Mir fällt übrigens gerade noch ein, das ist jetzt eigentlich total belanglos, aber ich wollte das jetzt auch gerade nochmal loswerden. Während des, zwei Sachen zu Raw noch. Während des Evan Bourne und Mason Rematch gab es This is Stupid Chance. Oder, ja, ich glaube, das war während des Matches. Und es gab Zum einen bei Raw gab es dann ganz kurz, gab es mehrere Poster mit Zack Ryder. Ein ganz cooles, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eher beim Pay-Per-View. Ja, beim Pay-Per-View gab es dieses coole Poster. Da stand Zack Ryder und dann gab es dieses größer als Zeichen. Das sieht wie so eine Eiswaffel aus, wurde uns immer in der Grundschule gesagt. Und dann unten Superstars. Das fand ich ganz cool, das Poster. Und dann gab es da beim Capital Punch Pay-Per-View auch vorne Ringside, ich glaube, zweite Reihe, gab es so einen Typen mit diesen Woo-Woo-Woo, Dingens umgebunden und dann noch so Woo-Woo-Woo, you know it Postern. Die waren ganz cool. Und es gab auch We Want Ryder Chance. Ja, gab es bei Raw, glaube ich, auch wieder. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, hast du jemals diese YouTube-Videos von ihm gesehen, die ihn so populär machen? Ja, ich habe mal was gesehen, da hat er solche Teenie-Songs von, beziehungsweise von so Teenie-Stars die Songs gesungen. Also Aber ich so habe die, da noch nie weil was so von diese gesehen, aber Sendung. das scheint ja wohl doch ziemlich populär zu sein. Diese Sendung richtig habe ich auch noch nicht gesehen. Ich werde da vielleicht auch Nö, mal aus journalistischen Gründen reingucken. Die YouTube-Sendungen von ihm, die werden ja wohl mehr geguckt als die Superstars. NXT-Versionen am Internet, ne? Als, ja, mehr geguckt als Superstars auf dem WWE-Channel. Das ist auch für WWE ein bisschen peinlich. Das ist Mal ganz gucken, wie witzig. lange sie sich das denn noch angucken und wann sie Zack Ryder dann rausschmeißen. Ich weiß nicht, ob sie den rausschmeißt. Auf jeden Fall, das Tag Team Match zwischen Gabriel und Slater und den Usos war ein schönes Tag Team Match. Es gab irgend so einen Idioten oder so ein paar Idioten, die haben während des Matches Boring gerufen. Das fand ich recht nervig. Ja, was Blödsinn war, weil das war ein gutes Match. Ups. So, dann gab es ein Singles Match. Jinder Mahal kam wieder mit Great Khali raus und hatte Yoshi Tatsu. Gegen den traf er schon wieder. WWE hat anscheinend zu wenig Jobber bei SmackDown, dass jetzt schon wieder Yoshi Tatsu kommt. Der wurde auf jeden Fall von Jinder Mahal erstmal so ein bisschen weggeschubst und ging dann todesmutig da erstmal auf Jinder Mahal los, was natürlich nicht gut kam und er wurde dann fertig gemacht von den beiden, bevor das Match überhaupt begann. Ja, und Nuncio als Ringrichter hat die ganze Zeit gesagt, ich habe die Ringlücke noch nicht geläutet. Was macht ihr denn? Er hat das ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen und irgendwann haben die Kommentatoren dann auch gesagt, ja, jetzt ist ja auch gut, lieber Ringrichter, jetzt bringt das eh nichts mehr mit der Ringglocke. Mir fällt aber auf, dass die Ringrichter momentan recht viel rufen immer. Sonst sind die immer nur so von wegen, geh mal weg, geh mal weg. Aber auch dieser, ich weiß nicht, Scott irgendwas oder so. Ich glaube, der ist von der ECW früher, ne? Der Ich weiß gefällt nicht, du mir, muss meinst ich sagen, den ganz mit den gut. hellen Haaren, also nicht den kleinen Ric Flair, sondern diesen anderen. Mit dem Blonden. Ja, die haben ja beide blonde Haare, deshalb sage ich das nicht. Dieser, der immer als Little Nate bezeichnet wird, sondern Nee, der der nicht, der andere, andere. der ein Man bisschen muss auf jeden nervöser. Fall sagen, wenn man den Referees momentan zuhört, man bekommt da einige ganz interessante Sachen mit. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass das vor einigen Wochen noch so war. Das ist recht neu, dass sie jetzt so viel vernünftiges Zeug reden. So, und Jinder Mahal meint dann noch, dass jetzt für Great Khali vorbei ist mit der Khali Kisscam und dicke amerikanische Frauen zu küssen. Jetzt wird es ernst. Achso, und ich dachte, jetzt küsst der Junge, jetzt küsst der dünne amerikanische Frau. Aber das dann wohl auch nicht. Nö. Kann man nichts machen. So, dann kommt das Number One Contender Match im Main Event. Christian gegen Kane und das endet im No Contest, als Kane, ich glaube, den Chokeslam zeigen will und Mark Henry in das Match eingreift und dann kommt dann noch Randy Orton und Christian beschwert sich aber Mark Henry, dass er eingegriffen hat und Christian deshalb jetzt verloren hat. Und Theodore Long kommt dazu und macht wieder das, was er am besten kann: ein Tag Team Match festsetzen. Und wenn Christian gewinnt, beziehungsweise Christians Team, dann ist er Number One Contender. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekommen habe, aber wenn Kanes Team gewinnt, dann ist Kane Number One Contender. Nee, habe ich nicht so verstanden. Nee, ich auch nicht, steht hier aber so. Ich habe das nur so verstanden, wenn Christians Team gewinnt, ist er Nummer 1 Contender. Ja, Und das habe ich eigentlich auch so verstanden. wenn er nicht gewinnt, haben sie nichts gesagt. Also ist es nicht automatisch, dass dann der andere Nummer 1, obwohl von der Logik her wäre das sinnvoll. Nee, ich habe es aber auch so in dieser unlogischen Art für verstanden und es ist wahrscheinlich auch wahrscheinlicher, denn das ist ja schon so ein bisschen TNA, ne? Ja, also das war wirklich so. Das hat mich erinnert an dieses Match, was ich neulich nochmal erzählt hatte. Mit Macho Man Randy Savage, wo er den Gürtel von Sting gewonnen hat in einem Tag Team Match, Ja. obwohl Sting gar nicht involviert war in diesem Pin. Auf der tollen WCW-DVD. Man kann ja jetzt übrigens auch, das wird hier jetzt auch schon seit einigen Wochen gezeigt, man kann ja jetzt anscheinend auch schon diese WWE-DVDs immer als Digital Download auf der WWE.com-Seite tätigen und es gibt ja jetzt auch wohl das WWE-Magazin schon digital runterzuladen. Ja, beim WWE-Magazin überlegen sie ja wohl, ob sie die Papierversion auch... Ja, ist ganz ab. Ja, ist richtig. Bringt wohl zu wenig. Tja. Ich habe das, ich weiß nicht, ob man die, die das auch schon auf der WWE-Seite in Deutsch runterladen kann, das WWE-Magazin auf Deutsch. Ich denke fast nicht. Aber es sind, also ich habe das eh seit Jahren nicht mehr gelesen. Von daher würde ich es jetzt auch digital nicht wieder anfangen zu lesen. Das ist mir dann doch zu langweilig irgendwie. Ich habe wohl mitbekommen, dass es in der digitalen Version um einiges billiger ist. Ja gut, also wenn es mir zu langweilig ist, spielt der Preis dann da nicht mehr die entscheidende Rolle, ne? Ich hatte was von 99, oh Gott, wie sagt man das denn jetzt? Nicht Cent, sondern, sagen wir einfach knappen Dollar, hatte ich was gehört. Das wäre ja schon, also wenn das nicht der Einführungspreis ist, da können sie ja dann kaum noch was verdienen. Das weiß ich nicht, wenn genug Leute das Zeug kaufen. Ja, man weiß es nicht. Naja. Wenn da jetzt 1 Million Leute das kaufen, sind das immerhin 1 Million Dollar, ne? Ja, ist richtig. Vielleicht macht sich das dann ja wieder mengenmäßig. Bei 99 knappen Dollar, da ist man auch nicht groß überlegen. Anstatt wenn man jetzt irgendwie für, ich weiß nicht, wie teuer die Hefte in den USA sind, irgendwie 3, 4 Dollar das Heft da am Kiosk kauft, das ist natürlich schon was anderes. So, Christian und Mark Henry besiegen Randy Orton und Kane. Randy zeigte den RKO gegen Christian. Mark Henry steht plötzlich hinter Randy Orton und zeigt den World Strongest Slam gegen ihn. Also dank Mark Henry werden wir bei Money in the Bank noch einmal Randy Orton gegen Christian sehen, wovon ich so langsam auch eindeutig genug habe. Ja, obwohl die Matches immer gut sind. Ja, trotzdem muss ich das jetzt nicht nochmal sehen, ganz ehrlich. Ja, gut, sagen wir mal so. Ich finde das eigentlich okay, weil bei Money in the Bank ohnehin das Titelmatch nicht wirklich so das Wichtigste ist, sondern da sind eigentlich die beiden Money in the Bank Matches der Höhepunkt. Von daher finde ich das, wenn man es dann noch einmal bringen will, finde ich das bei dem Ereignis okay. Und naja. Das ist richtig. Dementsprechend hoffe ich auch, dass das Money in the Bank Match, ich denke, es gibt wieder von SmackDown Raw 1, dass ein Money in the Bank Match im Main Event kommt. Da bin ich eigentlich, ja, obwohl ganz sicher, wie war denn das vom letzten Jahr? Ich weiß das gar nicht mehr. Da war, meine ich, das Raw Money in the Bank im Main Event. Ja, da bin ich mir sicher. Hm? Und SmackDown, ja, Money, also Raw Money in the Bank, Main Event, SmackDown Money in the Bank war der Opener damals. Das ist also von der Lösung gar nicht schlecht. Es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt ja auch Leute, die darauf spekulieren, dass CM Punk den Titel gewinnt und der Gewinner des Raw Money in the Bank Matches von dem Abend gleich noch an demselben Abend, weil CM Punk ja die Firma verlässt, sozusagen dann den Titel von CM Punk wiederum holt. Und das wird natürlich nur gehen, wenn das Raw Money in the Bank das erste Money in the Bank ist und das Raw Title Match das so ziemlich das letzte. Mhm. Ja. Wir werden sehen. Dazu kommen wir dann noch beim Tippspiel. So, dann machen wir jetzt weiter mit Capital Punishment eigentlich. Sag mal, wann ist denn Money in the Bank? Das ist doch nicht schon nächste Woche, oder? Das ist, glaube ich, irgendwie am 17. Ich weiß nicht. Ich warte mal ganz kurz. Ich habe hier irgendwo ein WWE-Magazin, wo das hinten drauf steht. Capital Punishment, was haben wir noch? Extreme Rules, warte mal. Hast du das immer noch abonniert, das WWE-Magazin? Ja. So, Money in the Bank ist am 17. Juli, das dauert noch. Ja, das ist ja gut. Danach kommt dann Night of Champions. Danach kommt Night of Champions. Night of the Champions, da wurde auch schon Werbung für gemacht, für die Tickets. Wo ist das? Was? Night of Champions? Ja. Keine Ahnung. Money in the Bank weiß ich ja, das in Chicago ist. Warte mal, in Baltimore war ja, war Raw. Night of Champions war auch in irgendeinem so B-Start. B-Start? Achso, es gibt nicht nur A und B und C Pay-Per-Views, es gibt auch A, B, C Starten. Ja, ja. Bin ich ja mal gespannt, wie du die Starten in A und B aufteilst. Wir werden das nachher nochmal untersuchen. Capital Punishment 2011 vom 19.06. aus dem Verizon Center. In Washington DC. SmackDown war okay. Ich fand SmackDown nicht so toll. Nee, ich auch nicht. Aber das hat hauptsächlich mit dem Main Event zu tun. Ja, gerade noch so okay. Das ging mir ziemlich auf die Nerven. Oh ja, mir auch. Außerdem war es für mich nicht so interessant, weil ich vorher schon die Spoiler gehört hatte. Also von daher wusste ich schon die Ergebnisse, als ich vorher geguckt habe. Ich nicht. Nee, das weil ich nicht so genau wusste, ob ich diese Woche Zeit finde, das zu gucken. Na dann. Verizon Center, Washington DC. Das Dark Match war: Santino Marella und Wladimir Kozlov besiegen Heath Slater und Justin Gabriel. Ach, das wusste ich gar nicht. Wie ist denn das ausgegangen? Das gerade auch nicht. Ja, das habe ich jetzt ja gerade gesagt, ne? Also, die haben gewonnen gegen Heath Slater und Justin Gabriel, oder? Korrekt. Hast du gesagt, besiegen? Besiegen heißt gewinnen. Ja, okay. Ja, ich habe nur nachgefragt, ob du besiegen, weil du verschluckst manchmal die Silben, ob du das Wort so gesagt hast. Ach so. Dann werde ich jetzt ganz korrekt lesen. Oder auch nicht. Wieder Selbstnotizen gemacht oder liest du irgendwo ab? Ich mache das improvisationsmäßig. Ja, man weiß es nicht. So, es gibt ein Video. Da wird die Fehde zwischen John Cena und R-Truth nochmal zusammengefasst und auch nur die Fehde. Also die ist sehr wichtig und auch mit diesem Verschwörungssachen und was da noch aus Washington gezeigt wird, aus The Nation's Capital und so. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Das ist so von der Story eins der Beste, was man bisher hatte in diesem Jahr, finde ich fast. Ja, aber Batista war nicht dabei. Obwohl er aus Washington kommt. Hast du das Interview beim Wrestling Observer mit Batista gehört? Nee, das habe ich mir ehrlich gesagt auch zurückgelegt. Das muss ich auch noch gucken. Hören. Hören. Das war sehr gut. Feuerwerk. Schönes Feuerwerk. Es gibt, das ist auch ganz schön gemacht. Wir haben so bunte Ringseile und dann haben wir da so dieses weiße, ist das das weiße Haus oder war es? Dieses Kapitol. Oder ist es sogar das gleiche? Man weiß. Oh ja, das ist glaube ich dasselbe, ne? Ich weiß es nicht genau. War auf jeden Fall dieses Kapitol da so nachgebildet und oben haben wir dann noch so eine kleine Kuppel gehabt mit so einer amerikanischen Flagge und da, wo dann dieses Gebäude im Mittelpunkt war, hatten wir dann so einen Bildschirm, der weiß umrandet war, also alles in weiß gehalten und die Rampe war auch nicht erhöht, es war alles ein Betonground, das war alles sehr schön gemacht. Ja, weißt du, ob die jetzt jedes Jahr diesen Pay-Per-View machen und den dann jedes Jahr in Washington machen oder wie soll das sein? Ich hoffe. Ich finde solche Sachen, die immer solche Pay-Per-Views, die immer so was Festes haben, außer wenn es irgendwelche Match-Konzepte sind, eigentlich immer ganz schön. So wie SummerSlam jedes Jahr in L.A. ist, könnte man das jetzt ja auch ganz gut machen. Ich find's cool. SummerSlam ist doch nicht jedes Jahr in L.A., oder doch? Immer in Los Angeles, immer im Staples Center. Jedes Jahr. Immer. Ist mir noch nie aufgefallen. Ist immer so. Ist sehr interessant. Also seit einigen Jahren. Es war noch nicht immer so, aber seit einigen Jahren ist es so. Seit vielleicht dreimal. Ich guck gerade hier auf eine SummerSlam von 2003, aber da steht der Ort gar nicht mehr drauf. Nee, da war es auf jeden Fall noch nicht so. Das ist vielleicht seit 2006. Ich habe hier 2006. Ich kann mal bei 2006 gucken, ob das hier irgendwo steht. Größte Party des... Och, Mist. Nee, da steht es nicht mehr drauf. Pass auf, hier, das ist ja ein Zufall. 2005 war in Washington DC. Oh, ja, die habe ich hier auch noch stehen. Bei 2006 steht es, glaube ich, gar nicht drauf. Weil ich hole die hier mal raus. Vielleicht steht es ja im Booklet. Wenn es denn eins geben würde. Hier gibt es noch so ein cooles Poster. Ah, hier. Sonntag, August. Nicht aufgehängt. Nein. Musst du mal aufhängen, bei Oma. Oh ja, stimmt. Aufnahme. Gute Idee. Aufnahmestudio, da ist noch jede Menge Platz. Hier steht es nicht mit drin. Im Booklet. Das ist schade. Den SummerSlam aus 2007 habe ich dann auch nicht mehr. Da können wir nicht mehr gucken. So, die Hülle wieder weg. Und wir machen weiter. Du hast auch deine Matchwertung, ne? Ich habe die im Kopf, glaube ich. Wenn du mir jetzt erzählst, welche Matches kommen, dann kann ich mich da hoffentlich dran erinnern. Mach ich das. Nichts aufgeschrieben. Mach ich das einfach mal. Im Opener steht direkt das United States Championship Match. Das Match, was an diesem Abend wohl am schlechtesten promoted wurde, beziehungsweise aufgebaut wurde. Und es gibt am Ende eine sehr interessante Aktion. Erstmal, wer gegen wen da kämpft. Dolph Ziggler, Kofi Kingston. Es gibt am Ende eine sehr interessante Aktion von Dolph Ziggler. Dieser Sleeper Hold, ich weiß nicht, das sah erst so aus, als wollte er den Zigzag und dann sind die irgendwie so nach hinten zusammengesackt, aber alles sehr langsam. Und dann war der Sleeper Hold drin. Es sah nicht schlecht aus. Es war irgendwie interessant. Ich fand's gut. Ich fand, das Match begann irgendwie so ein bisschen langsam. Da dachte ich schon. Da war dann schon wieder, ich gehe immer von diesen Pay-Per-Views, da bin ich, für mich muss der Opener immer sehr, sehr gut sein. Sonst sage ich direkt, ja, der Pay-Per-View, der wird nix. Und das dachte ich leider zuerst auch. Aber dann wurde es wirklich gut. Dann wurde es gut. Da dachte ich, ja, ein schönes Match. Das fand ich nicht. Also ich fand das, ja gut, also du hast ja das Match auch noch anders bewertet. Ich fand das Match ganz gut, aber wenn ich mich richtig erinnere, war da irgendwie ein ziemlich dämliches Finish. Und da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. Ja, ich habe das ja gerade ausführlichst beschrieben. Ich kann mich nicht mal an die Details erinnern. Nee, ich habe das deshalb hier auch gerade ausführlich beschrieben mit dem Sleeperhold. Wie war denn das Finish noch? Kannst du das nochmal sagen? Ja, das habe ich ja jetzt Der gerade Tiere erklärt. gewechselt hat, Das habe ich jetzt gerade Dolph erklärt, Ziggler das siegt erkläre ich den nicht Kampf nochmal, du. und das So, Dolph Ziggler war besiegt Kofi Kingston via Sleeper Hold. Da komisches. ist man sich erst noch nicht so ganz sicher, ob es denn jetzt wirklich das war. Und das Publikum guckt auch erst ein bisschen komisch und so, aber der Ref lässt das dann ausläuten. Der Titelwechsel, Dolph Ziggler, neuer United States Champion, nach 11 Minuten 5. Nettes Finish, fand ich eigentlich. Behält man sich auf jeden Fall im Gedächtnis, muss ich sagen. Es ist vielleicht sogar das, was ich im Pay-Per-View am meisten noch so im Kopf habe von. Und ja, zeitlich. Willst du jetzt irgendwann nochmal das Finish beschreiben? Ja, das habe ich gerade schon ausführlich beschrieben, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ach, du meinst, das war das Finish? Da war doch noch irgendwas anderes Nein, das war der Sleeper-Hold und dann war es vorbei. war da vor dem Finish irgendwas außerhalb des Rings? Weil ich kann mich erinnern, irgendwas Komisches. Ja, es gab irgendeine Ablenkung, wahrscheinlich von Vicky. Das kann sein, dass da irgendwie eine schlechte Ablenkung war, die mich geärgert hat. Ja, also ich fand das insgesamt ein schönes Match, muss ich sagen. Deine Bewertung? Ja, ich auch. Also ich auch. Ich würde dem so 3,25 Sterne geben. Ich habe dem auch 3,25 Sterne gegeben. So, eine Limousine kommt backstage an aus der Artruf mit dem Titel steigt und ist sehr fröhlich, steht bei Josh Matthews und dann begegnet er noch Eve auf dem Weg und Eve meint auch, wie viele andere, sie können Artruf nicht wiedererkennen. R-Truth wirkte wieder sehr verrückt und so. Aber gut gemacht. Upsala. So, wir sehen The Miz backstage im Locker Room. Und Miz ist sich sicher, dass er Alex Riley heute besiegen kann. Er war WWE Champion, stand im Main Event von WrestleMania. Und all das wird er heute beweisen. Und dann wird auch schon der Vorbericht für das Match eingespielt, denn das kommt schon als nächstes. Überhaupt muss ich mal sagen, an diesem Abend gab es sehr, sehr viele Vorberichte, auch für diesen einfachen Singles-Match. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ich finde, so ein Pay-Per-View, der muss gar nicht so extrem große Ankündigungen haben. Der muss einfach nur so ein paar, von mir aus auch nur Singles-Matches haben, die wirklich vernünftig aufgebaut sind, wo man dann am besten zu jedem Match so einen Vorbericht zeigen kann. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Das gab es schon lange nicht mehr. Als wir letztens New Year's Revolution 2006 geguckt haben, da war das auch so. Da gab es auch zu diesen Singles-Matches, die eigentlich nicht noch viel klangen, auch so Vorberichte, die wurden alle sinnvoll aufgebaut. New Year's Revolution 2006 haben wir geguckt, als du letztes Mal hier warst. Oder nee, das vorige Ach Mal. so, du meinst die einzelnen Matches. Ich dachte, ihr hättet noch mal zu Hause, weil du vorhin erzählt hast, dass der Raw mit Lana zusammen geguckt habt, ihr hättet auch noch mal in die New Year's Revolution geguckt. Nee, ich rede ja auch gerade von uns beiden. Ja, das habe ich nicht verstanden. Du verschluckst die Silben manchmal. So, dann kommt es zu dem Match und The Miz kann viel dominieren. Teilweise zeigt sich dann sehr, sehr unvorsichtig und spielt so ein bisschen mit Alex Riley, was Alex Riley dann teilweise erwidern kann wiederum. Alex Riley wird ziemlich stark dargestellt, würde ich fast mal behaupten. Ziemlich, ziemlich stark. Ja, gut, Und aber, ja, am Anfang ist ja The Miz stärker. Am Anfang schlägt ja The Miz die ganze Zeit auf Alex Riley ein. ja, und am Ende gibt es dann einen Spot. Was hat The Miz ja nochmal vor? Will der da mit dem Koffer, will der, glaube ich, auf Riley losgehen? Der Koffer wird vom Referee abgenommen und Alex Riley kann direkt den Miz in den DDT nehmen, was dann nach 9 Minuten 15 den Sieg bringt. Match fand ich gut soweit und es war schön, dass man Alex Riley gewinnen lassen hat, ihn aber nicht zu stark aussehen lassen hat und war sehr gut gelöst von Story. Sowohl Story als auch Match fand ich das total okay. Ja, fand ich auch. Also war ganz solide und war ein gutes Ende. Vom Booking her sehr gut. Gut, von der Matchqualität her war es halt nur okay, aber reichte jetzt aus für die Storyline. Sterne von dir? Also ich würde dem 3 Sterne ruhig geben. Ich habe dem 2/3 gegeben. So, Backstage-Segment. Wir sehen erstmal Sergeant Slaughter, dann so ein Fake-Obama mit ganz vielen Secret Service-Sicherheitskräften und dann Vicky Guerrero. Barack Obama da direkt dabei war, ne? Ja, Nicht natürlich. mit gerechnet. Und Vicky Guerrero, die singt was für den Obama und wird dann weggebracht von den Secret Service-Kräften. Das war, weiß ich nicht, ob du das weißt aus der Geschichte, das war so ein bisschen eine Parodie auf Marilyn Monroe, die ja damals für Kennedy Happy Birthday gesungen hat und sie hat jetzt Happy Father. okay, das wusste ich vorher noch nicht. Ja, das war so eine kleine Persiflage. So, dann haben wir den Zusammenschnitt von A Battle Royale gegen Big Show. Bevor das Match allerdings beginnen kann, stürmt Mark Henry zum Ring und fertigt Big Show ab. Und ja, da folgt der Move, den habe ich mir wohl von dem Pay-Per-View auch ziemlich stark gemerkt, nachdem was da am Opener kam. Ein ja, das war auch gut. World Strongest Slam durch das Kommentatorenpult. Und das war wirklich eindrucksvoll, weil Mark Henry da Big Show erst richtig nochmal so hochgewuchtet hat und auch als er dann durch das Kommentatorenpult da fiel. Also das war ziemlich laut und das war ziemlich, machte ziemlich Eindruck, muss man sagen. Das war ein ja, toller das Move. War schon gut gemacht. Ist auch ziemlich, ja, ist natürlich bei dem Gewicht ziemlich eingebrochen, der Tisch. Ja, das kam wunder, klar. Und dann zeigt er auch noch so einen Move gegen das Knie von The Big Show, also hebt das Bein so hoch und haut das Knie dann nochmal gegen den, oder beziehungsweise auf das zusammengebrochene Kommentatorenpult. Big Show ist auf den Beinen nicht mehr wirklich sicher, kann sich noch in den Ringen da begeben und das Match wird auch begonnen. Und ja, Big Show, der fällt immer wieder auf die Knie, fällt immer wieder hin, sodass der Referee dann das Match abbricht. Und Alberto Rio nach 4 Minuten 52 gewinnt. Wie war denn das? Alberto Rio hat ja nicht noch Aufgabegriff gezeigt. Ja, der hat noch den Cross-Arm-Breaker gezeigt, der hat auch noch so ein paar Dropkicks, aber letztlich hat er dann nichts und mehr gezeigt. Er konnte. Show hat aber nicht aufgegeben und dann hat stattdessen der Ringrichter quasi das. Ja, es war dann so, dass Big Show erst langsam hochkam und dann, als er dann auf der Rio wieder losgehen wollte, ist er dann so zusammengeknickt und der Rio hat gelacht und dann hat der Referee das beendet. Der Rio hat sich tierisch gefreut und das war's. Das fand ich auch wieder so von dem, was gemacht wurde, sehr interessant. Beziehungsweise sogar sehr gut, weil das Match wäre wahrscheinlich nicht allzu tolle gewesen. Und so fand ich sehr, sehr gut von der Lösung. Sieht man nicht alle Tage sowas? Ja, der Rio ist so ein bisschen jetzt in der Warteposition auf seine Fehde mit Cena und jetzt ist ja erst noch CM Punk dazwischen. Glaubst du, dass der Rio im Money in the Bank ist und vielleicht das Money in the Bank auch gewinnt? Ich glaube, dass der Rio Money in the Bank ist. Ob er das gewinnt, hat der Rio nicht. Nee, hat er noch nicht gewonnen. Was Quatsch. Ich bin mir nicht sicher. Ja, klar. Ja, Money in the Bank wird er sein, aber ob er das jetzt gewinnt. Das ist ganz schlecht. Ich höre immer nur noch Ausschnitte. Also ich habe jetzt leider nicht verstanden, was du gesagt hast. Ob du hast irgendwas gesagt mit ob Alberto Del Rio Money in the Bank und danach war dann der Ton weg. Ja, die Frage ist, also, dass er drin ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, es ist sowieso schon ziemlich schwer, da genug Leute zusammenzufinden für. Von daher wird er da auf jeden Fall drin sein, aber das dann gewinnt, das muss sich zeigen. Da muss ich erstmal sehen, wer denn noch da reinkommen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich durchaus da. So, 4 Minuten 52 für dieses Match und deine Bewertung. Ja, das war kein so richtiges Match, deshalb fällt mir das mit der Wertung ein bisschen. Ja, also wenn ich das drumherum wegnehme und nur das Match von der Ringglocke bis zum Ende, dann würde ich sagen 2 Sterne. Ich habe 2,5 Sterne gegeben. Fand ich insgesamt, vor allem mit dem Slam und so, war alles sehr gut. R-Truth und ein Fotograf sind Backstage und R-Truth will Fotos machen, da er nach dem Match jetzt ziemlich verschwitzt und so aussieht. Und der Fotograf meint dann, aber jetzt ist ja noch auf der Platte da auf dem Ringbelt, auf dem TL-Belt, der noch von John Cena und R-Truth meckert da so ein bisschen und verschwindet. Wade Barrett ist Backstage, geht in die Halle, beleidigt die Fans um den Austragungsort, alles sei lächerlich hier und dann kommt das Intercontinental Championship Match. Ja, das war albern, das war so eine Promo, so eine typische Anti-Patriotismus-Promo. Er hat gesagt, als Engländer in einem vernünftigen Land, da braucht man natürlich König und Königin und nicht irgendwie Präsidenten und das ist alles Murks hier und das war so diese Idee, naja, in Washington, Hauptstadt von Amerika, da kann man dann mal relativ billig die Buhrufe abholen. Ja. Naja, so das Match. Ezekiel Jackson besiegt Wade Barrett via Submission in diesem Torture Rack. Titelwechsel nach 6 Minuten 46. Meine Wertung zeigt mir, dass das für mich das schlechteste Match an diesem Abend war. Nee, das kann ich nicht sagen. Also ich fand das Match überraschend gut und ich würde dem auch 3 Sterne geben. Ich habe dem 2 Sterne gegeben. Ich weiß nicht. Kann ich jetzt nicht so. Ich bin da anderer Meinung. Also ich fand zum Beispiel Show gegen Alberto Del Rio war als Match schlechter. Klar, da war halt die Storyline drumherum und dieser eindrucksvolle Slam, was ja nicht zum Match gehörte, das ist dann, muss man natürlich raus. Hat mich um einiges mehr unterhalten, das Match, zumal für mich zu einem Match auch durchaus Storyline und alles gehört. Mag sein, dass es daran lag, dass es mir ganz gut gefallen hat, dass meine Erwartungen da sehr, sehr niedrig waren. Ich kann mich in diesem Match ehrlich gesagt auch an gar nichts, wirklich gar nichts mehr erinnern. Es kann wirklich nicht gut gewesen sein. Nicht mal an die Buddy Slam? Nein, nicht mal daran. Dann musst du mal sehen, dass du dein Gedächtnis trainierst. Oder Matches sollten besser werden. So, Jerry Lawler kommt dann noch in den Ring und interviewt kurz den neuen Champion Ezekiel Jackson, der freut sich. Und sagt, dass er das Kapitel The Core jetzt endlich beendet hat. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er gerade kurz wieder da gewesen. Also irgendwas ist mit unserer Telefonverbindung. Kennen wir ja. Auf jeden Fall bist du da. So, auf jeden Fall, es ist immer eine miese Idee, Ezekiel Jackson bei einer Live-Veranstaltung das Mikro zu geben. Ganz schrecklich. Hörst du mich noch? Bitte? Hast du mich gehört? Nur teilweise. Da waren viele Worte abgeschnitten und einmal warst du so 2 Sekunden ganz weg. Ja, das freut mich doch immer. So, Backstage sind Santino Rea, Kelly Kelly und Beth Phoenix bei dem Fake Obama wieder mit seinen Security-Kräften. Und Santino will Obama die Cobra zeigen, natürlich den Move. Als er kurz davor ist, die Cobra anzusetzen, sieht die Security endlich eine Bedrohung darin und reißt Santino nieder. Und Santino beteuert am Boden, dass das nur ein Wrestling-Move sei und Obama, der wurde erstmal weggeführt. Ja, sehr albern. Ja. CM Punk steht im Interviewbereich und sagt, dass Washington der Geburtsort der Straight-Edge-Kultur wäre. Washington ist aber vor allem dafür bekannt, für die Politiker, für Weiße Haus und so weiter. Und er wird heute Abend, oder er nicht wie er, nicht wie der Polit. Oh Gott, er hat es jetzt schwer zu sagen, wie hat er das gesagt? Er ist nicht wie die Politiker, er lügt nicht die ganze Zeit, er sagt die Wahrheit. Ich weiß nicht, wie weit er das jetzt noch mit dem nächsten Match in Zusammenhang gebracht hat. Aber das war auf jeden Fall die Grundaussage. Interessant ist, dass CM Punk historisch mit dieser Geschichte mit Straight Edge da sogar recht gehabt hat. Ne? Der Ian McKay, der ja später in dieser Band Fugazi war, der war ja vor Fugazi in irgendwie so einer anderen Band, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, Minor Threat hieß die, genau, Minor Threat. Und die hatten, glaube ich, ihre Basis in Washington. Und die haben auch einen Song gemacht, der wirklich Straight Edge hieß, der sich dann auf diese ganze Szene bezogen hat. Ja. Also das ist historisch. Also ich denke mal, Straight Edge, richtig. Das kommt ja so aus dieser Hardcore-Punk-Rock-Szene, wo die aber genau, wie das in den übrigen Punk-Rock-Geschichten häufig war, dass die sich die ganze Zeit betrunken haben, genau da ja gegen waren. Und sich ja dann mit diesem X, dass diese Xe, die er auf seinem Verband da immer hat, die gehören ja auch zu dieser ganzen Straight-Edge-Szene. Ja, ja, also wenn man sowas sagt, dann denke ich mal, kann man auch davon ausgehen, dass das richtig ist, ne? Kann man nicht immer beim Wrestling. Deshalb. Ja, aber wenn CM Punk sowas erwähnt, dann da kann man dann schon zu 99% davon ausgehen, würde ich mal behaupten. So, das Singles-Match. Da sollte man vorsichtig sein, wenn man Wrestling auf einmal als Nachrichtenkanal benutzt. Das könnte jetzt auch. Ja, das habe ich ja wieder nicht gesagt. Aber in diesem Zusammenhang und bei der Person und so weiter, wie es gesagt wurde, kann man davon ziemlich sicher ausgehen, dass das richtig ist. Ich habe nicht gesagt, als Nachrichtenkanal. So, ein Singles-Match. Hier gab es keinen großen Aufbau zu und trotzdem fand ich das Match sehr, sehr gut. Vor allem das Finish zwischen CM Punk und Rey Mysterio war sehr gut, als Rey Mysterio da, ich weiß nicht, was gab es vorher, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall via Springboard gesprungen kam. Oder? Stimmt das? Springboard. Ich glaube, Hurricane Rana oder irgendwie sowas wollte er bringen und auf jeden Fall hat CM Punk ihn dann aufgefangen und ihn dann in die Position des Go-To-Sleep gebracht und den dann auch ausgeführt. 14 Minuten 58 von der Matchzeit. Ziemlich perfekt und auch das Match fand ich ziemlich, ziemlich gut. Am Anfang war es noch nicht so doll und dann wurde es mit den ganzen Nierfalls und dem ganzen und her wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ich habe dem 3,75 Sterne gegeben. Ich fand, das war das beste Match des Abends. Ich habe dann auch 3,75 Sterne gegeben und ich fand auch, das war das Match des Abends. So, dann werden die Vorberichte für das World Heavyweight Championship Match eingespielt, wie ich mir das schon gedacht hatte. Letzte Woche war das gleiche Video wie vor SmackDown. Und ja, Randy Orton besiegt Christian via RKO nach 14 Minuten 9. Thomas, was sagst du zu dem Match an sich, so inhaltlich und deine Wertung und alles? Ja, es war ein gutes Match. War nicht das Beste von den Christian-Randy Orton-Matches, aber war wirklich gut. So 3,5 Sterne, so die Ecke. Und die Details kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich auch nicht, ich fand's auch gut. So langsam fangen die sich natürlich an zu ähneln, die Matches zwischen den beiden. Deshalb stimmt das schon. So langsam müssten sie jetzt auch mal ein Ende machen bei der Fehde. Und dann war es eine nette Fehde. Und dann kann Christian wieder zurück in die Midcard. Und Randy Orton kann sich mit Mark Henry quälen. Ja, ich muss auch sagen, also vor allem auch wieder anfangs, beziehungsweise über die ersten zwei Drittel, habe ich mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. Zum Ende hin gab es da dann nette Konter und solche Aktionen, da war es wirklich gut. 3 Sterne von mir. War ein nettes Match. So, und da gab es dann ja das, dass der RKO so nah am Ringseil gab, dass das Bein von Christian beim Pinfall unter dem Ringseil lag. Und Randy. Jetzt haben das Bein von Christian, das lag erst ganz weit unter dem Ringseil, fast schon an dem Rand des Rings. Und dann hat er es nochmal ein bisschen näher gezogen, weil ihm das so ein bisschen zu auffällig war. Gut möglich. Also das Bild fasst dann. Wenn der Ringrichter das dann jetzt zählt, das ist dann zu auffällig. Er hat da ja einen ziemlich guten Kopf für solche Details, der Christian. Das Bild, was bei Raw dann auf jeden Fall, ich glaube, es war bei Raw, ja, war bei Raw, was dann bei Raw gezeigt wurde davon, da war auf jeden Fall sehr, sehr gut zu sehen, dass es unter dem Ringseil lag. Ja, das war immer noch eindeutig. Er lag nur bei dem ersten, also als es anfing, da lag er schon auf dieser schwarzen Ummantelung und dann hat er noch mal ein bisschen zurückgezogen, dass er zumindest vollständig auf dem Ring lag, aber es war noch immer weit außerhalb der Ringseite. Ja, ich fand das Finish übrigens etwas zu klar. Also davon, wie es dann kam. Also Randy Orton stand da schon ganz lange Zeit mit dem Rücken zu Christian und hat noch gewartet, dass der so in die richtige Position und so. Das war mir zu klar. Das war alles ein bisschen billig, das stimmt schon. Ja. Oh, und Randy Orton zeigt dann nach dem Match noch den Schlag mit dem Titelgürtel gegen Christian und bekommt auch leichte Buhrufe für. Typischerweise etwas, was ein Babyface nicht macht. Ist richtig, wobei Randy Orton so Babyface unbedingt dazu zu sagen, ich weiß nicht, Randy Orton ist da so mittendrin, der ist so ein bisschen wie Edge immer, so dieses Ultimate Opportunist, dass der zwar bejubelt wird, aber an sich schon so Chancen ergreift und sowas. Ich finde das auch eigentlich ganz Ja. gut so vom Charakter her. Er ist nicht unbedingt ein Face, er ist so eben ja nicht direkt mittendrin, ist schon mehr Face, aber ist immer noch so ein bisschen Heel. Ja, wir versuchen halt so, wie wir bei Steve Austin das zu machen. Steve Austin hat ja auch alle dann gedingens da gestunt, aber egal, ob es gute oder schlechte waren, aber er war schon trotzdem eindeutig ein Publikumsliebling. Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch ganz. Möchte man bei Randy Orton ja eigentlich auch, dass er eindeutig ein Publikumsliebling ist, obwohl ich persönlich ihn ja als Heel auch besser finde. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, wenn man sich nicht so ganz extrem auf Face und Heel begrenzt, sondern da immer so ein bisschen Mischmasch macht. Finde ich ganz schön. Man muss natürlich darauf achten, dass die Reaktionen entsprechend sind und dass nicht nur Stille ist, aber an sich finde ich das immer ganz gut. So, dann kommt ein Special Action. Dann kommt eine ziemlich unnötige Special Attraction. Ein an sich ganz schönes Match zwischen Evan Bourne und Jack Swagger von 7 Minuten 8 Dauer. Evan Bourne kann Jack Swagger via Roll-Up besiegen. Allerdings war das jetzt nicht so viel. Das war ein gutes Match. Also, Also es das war an sich ein gut, Kern. aber das Publikum war total Kann lieber still und einer. so. Das Publikum war still und ruhig. Ja, das war halt sage ich mal, von der Bedeutung her kein wichtiges Match. Und deshalb, das passte dann irgendwie nicht so ganz rein. Nee, es war halt das 10.000. Das Match selber fand ich aber gut. Also, ich habe dem 3 Sterne Ja, das gegeben. Match an sich war okay, aber das Publikum, das war total still. Deshalb kann ich hier auch nicht mehr als 2 Sterne und ein Viertel vergeben. So, der Fake Obama hält eine Rede. Er dankt allen und jetzt wird der Main Event zwischen John Cena und R-Truth stattfinden. Er wünscht beiden Glück und bedankt sich Moment, Moment. beim. Achso, du bist noch nicht. Ich dachte, So, er wünscht beiden Glück und bedankt sich nochmal beim Publikum, will die Halle verlassen. Plötzlich steht Booker T da und ruft Obama zu sich in den Ring. Er lobt Obama, er habe Geschichte geschrieben, fragt anschließend auch, ob er einen Spin-Rooney zeigen kann. Booker T macht dies vor und Obama zeigt auch einen. Es gibt einen Handshake und Obama verlässt die Halle. Schrecklich, schrecklich, schrecklich und nochmal unnötig. Das super. Ich fand das super. Also erstens fand ich, wie Booker T dann den Präsidenten mit Homie angerufen hat und Michael Cole oder ich weiß nicht, wer es war, sich darüber so ein bisschen beschwert hat. Du kannst unseren Präsidenten nicht als Homie bezeichnen. Geht doch nicht. Das ist ja so, wie man, als wenn man in Deutschland den Bundespräsidenten als Kumpel bezeichnet. Das kannst du ja nicht machen. Und das fand ich schon mal gut. Und ich fand auch, dieser Präsidentendarsteller hat da diesen komischen Spinneroni, habe ich schon schlechtere gesehen. Ja, ist richtig. Ich fand es trotzdem insgesamt total schrecklich. Also im Prinzip muss man sagen, war das natürlich Höhepunkt des Pay-Per-Views. Das war für mich Lowlight des Pay-Per-Views. Das fand ich total schrecklich. Das können sie, sowas können sie gerne bei Raw zeigen, aber nicht bei einem Pay-Per-View, für den ich bezahle. Also dafür bezahle ich gerne $40. Ja, wenn du dafür Dollar noch bezahlst, vielen Dank. Dann ist es ja noch mehr Geld. Ist weniger Geld. $40 sind umgerechnet. Wir können das gerade mal googeln. Das ist auf jeden Fall mehr. Ungefähr 30 Euro, tippe ich mal. Ja, das kann gut sein. Und hier in Deutschland bezahle ich Frühbucherrabatt 15, beziehungsweise wenn ich zu spät buche, 20 Euro. Bei Sky. Solltest du wissen. Ja. Also nicht mehr, sondern weniger. Korrekt. Das wollte ich ja auch ganze Zeit sagen. Ja, da hast du nur die mehr und weniger die Begriffe durcheinander bekommen. Aber das ist ja nicht so gut. Vorberichte für das WWE Championship Match nochmal und wie ist denn eigentlich das erste Fußballspiel heute ausgegangen? Da war doch schon ein Eröffnungsspiel. Ne? Das weiß ich nicht. Wir können das gerade mal hier so. Ich mach mal den Fernseher an, wir können mal gucken. So. Naja, auf jeden Fall, ja, dann kommt nochmal dieses Video von R-Truth und von dem Match. Auf welchem Sender kommt das heute? Auf ZDF? WM, Steuern, zwei Deutsche gedraftet. Frankreich holt mühsam Sieg. So. Frankreich Fußballfrauen sind mit einem mühsamen 1:0-Sieg gegen Nigeria in die Weltmeisterschaft gestartet. Okay. So, das Video kommt nochmal. Nochmal das gleiche. Und R-Truth kommt mit dem Titelgürtel von John Cena zum Ring. Den hat er ja noch immer. Auch sehr interessant, dass man den einfach mal so klauen kann in der WWE. Dann kommt John Cena. Der Titel wird natürlich abgenommen vom Referee. Und wir haben wieder die Let's Go Cena Cena Sucks Rufe. Die finde ich immer super. Aber man muss ja sagen, John Cena, so sehr ich den auch nicht mag im Ring. Ich respektiere natürlich sehr das, was er macht für die Organisation, aber Stimmung, also da gibt es niemand anderen, der so viel Stimmung macht. Und, hallo Thomas? Ja. Hallo. Cena macht viel Stimmung in der Halle, aber gut ist er trotzdem nicht, da hast du schon recht. Da kann ich genau widersprechen. Vollen Respekt für den Menschen, aber mir auch nicht so. Du solltest jetzt eigentlich einmal was zum Main Event sagen, wie der denn so war. Und was in dem Match so vorkam. Die Storyline des Matches. Der große Star im Main Event war Little Jimmy. Und der hat dann nachher, indem er R-Truth mit einem Becher Wasser begossen hat, okidoped. Und das hat R-Truth so aus der Fassung gebracht, dass er das Match verloren hat. Das war so, einmal vernünftig beschrieben, das Ganze. Das war ein hervorragend aufgebauter Pay-Per-View Main Event, der aber als Match wirklich schlecht war. Ich muss sagen, ich fand das Match insgesamt gut. Also, erstmal, R-Truth wurde verdammt stark dargestellt. Er hat ziemlich viel dominiert. Ich habe Cena schon seit langem nicht mehr so schwach da gesehen, muss ich sagen. Das war einfach sehr gut und ja, am Ende, als dann R-Truth da sich die Späße mit diesem kleinen Kind da in der ersten Reihe gemacht hat und der dann das Wasser da gegen R-Truth geballert hat und John Cena da dann den Attitude Adjustment sein konnte. Da muss man sagen, R-Truth, der sah nun nicht so extrem schwach aus, denn der hat ja das ganz andere Match viel, viel, viel dominiert. Finish fand ich, naja, mich würde mal interessieren, wie sehr das immer mit den Leuten abgesprochen ist, was die da machen mit dem Wasser und so. Ist abgesprochen. Ja, inwieweit und so. Ja, das wird dann abgesprochen vorher. Also, das hat man auch gesehen, wie die Reaktionen waren und so, und das war schon abgesprochen. Ja, ich meine, inwieweit und so. Ja, was soll ich da sagen? Die haben dem Jungen halt vorher gesagt, kipp ihm da das Wasser ins Gesicht, ziel richtig, mach das ordentlich. Wenn nicht alles raus ist, mach es zweimal und das war's. Mehr natürlich nicht. Was sollen sie da sonst noch vorher absprechen? Mehr ist da ja nicht abzusprechen. Ich fand das Match auf jeden Fall ganz schön, so wie man Art Truth da all dominieren lassen hat. Das war ich sehr unterhaltsam. Ich habe dem Match 3,5 Sterne gegeben. Ich habe dem Match 2 Sterne gegeben. Mir war das alles zu abgehackt und zu wenig flüssig und was nicht. Und das Ende fand ich albern. Und dann kommt John Cena und holt noch das Kind in den Ring, lässt sich feiern und so. Little Jimmy. Ja, der John Cena Heldenspaß zum Ende des Pay-Per-Views. Ich wäre auch gut mit R-Truth als Champion ausgekommen. Aber So, insgesamt muss ich sagen, also der Pay. goldenen Ende fand ich den Pay-Per-View ziemlich gut. Also hätte ich gar nicht Ja, mit also es gab jetzt kein außergewöhnlich fantastisches Match, was ich jetzt noch Wochen später oder Monate später im Kopf haben werde. 3,75 Sterne, das beste Match Punk Mysterio, was jetzt nicht Das groß tut mir Aufbau leid. hatte. Das höre ich Das nicht. zweitbeste Match, 3,5 Sterne, war der Opener ebenfalls nicht Ich habe extrem. jetzt gerade nichts gehört. Also. Achso, ja, dann mache ich das nochmal. Dann mache ich das nochmal aus Spaß. Nochmal. Für mich das beste Match Punk und Rey Mysterio 3,75 Sterne, auch wenn da nicht wirklich viel Aufbau dabei war. Zweitbeste Match der Main Event, der war fantastisch aufgebaut. Drittbeste der Opener, auch nicht fantastisch aufgebaut. Insgesamt muss ich sagen, auch der Pay-Per-View hatte jetzt keine fantastischen Matches, die man sich jetzt Monate später noch irgendwie vor Augen führen wird. Aber insgesamt war der sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, wie gesagt, ich finde das sehr gut, wenn Matches vernünftig aufgebaut sind und da so diese Vorberichte auch vor eher unwichtigen Singles-Matches kommen. Beziehungsweise vor Singles-Matches, die eher unwichtig scheinen. Das finde ich immer sehr, sehr schön und wichtig. Pay-Per-View auch sehr gut. Main Event fand ich enttäuschend. Ansonsten, beste Match war für mich auch CM Punk gegen Rey Mysterio. Und grundsätzlich waren für mich ziemlich viele Matches über 3 Sterne dabei. Allerdings auch kein herausragendes Match, was jetzt wirklich 4 Sterne verdient hätte. Also aufgrund der hohen Menge der 3-Sterne-Matches würde ich dem Pay-Per-View auch knapp den Daumen nach oben geben. Ja, hat mich ziemlich durchweg gut unterhalten. War kein richtig schlimmes, schreckliches. Also ich gebe auch natürlich auch den Daumen nach oben. Ich find auch dieses Gimmick Capital Punishment sehr schön. Da gibt es jetzt keine Matches, die man irgendwie unbedingt festschreiben muss, aber es ist wie SummerSlam. Es hat hoffentlich jetzt immer einen festen Ort und sowas. Daumen nach oben sehr zu empfehlen. Hätten wir das auch. Unser Tippspiel. Wir haben von 2, 4, 6, 7 getippte Matches. Es gab noch ein extra Match, haben wir 5 richtig, jeweils, also 5 zu 5 Gleichstand. Wir haben ein Match unterschiedlich. Riley gegen Miss, ich hatte Miss getippt, du, no contest. Beide Möglichkeiten gab es nicht. Es gab die dritte Möglichkeit. Riley hat gewonnen. So, das auf jeden Fall dazu. Schöne. Bei mir klingst du jetzt im Moment, als wenn ich eine Kassette in Bandsalat höre. Also unsere Verbindung diese Woche ist seltsam. Also ich höre dich fantastisch und das ist ja auch die Hauptsache. Ich finde das auch besser, wenn ich gut zu hören bin, weil das, was du sagst, ist ja nicht so wichtig. Das muss ja nicht so gut zu hören sein. Stimmt. So, ich habe War jetzt nur ein gerade. Scherz. Ja, ich weiß doch. Kenne dich doch. So, Night of Champions 2011. Ich habe gerade mal nachgeguckt, was denn jetzt der B-Start war. Es handelt sich um Buffalo. Starke Tiere. Also wenn du einem Buffalo in der Wildnis gegenüberstehst, dann wirst du ja dem ja nicht sagen, du kommst aus einem B-Staat. B-Start bezeichnet natürlich auch noch den Anfangsbuchstaben. So, ja, deshalb. Du kommst zum Beispiel aus einer Haarstadt. Nur mal so als Vergleich. So, Thomas, und du warst in deiner Haarstadt letzten Sonntag noch auf einer Veranstaltung, zu der uns du noch bitte ein bisschen was erzählen sollst, auf der Record Release Party der neuen 3-Fragezeichen-Folge. Erzähl uns doch erstmal, wie ist eine Record Release Party, und dann besprechen wir die Folge zusammen, denn die habe ich jetzt ja auch gehört. Ja, du sollst erstmal erzählen, was passiert bei so einer Record Release Party. Ort, wo was hier in Hannover war, wo normalerweise, weiß ich nicht, so 1000, 2000 Leute reingehen, war das so aufgebaut, dass da in dem Innenraum ganz viel Stuhlreihen waren, dass da so für ca. 300 Leute Platz war. Habe ich doch gesagt, es wird nicht so viel. Ein paar Couch-Ecken, also ca. 300, hatte er jedenfalls einmal gesagt. Und der Darsteller des Justus, der Oliver Rohrbeck, war da. Auf der Bühne gab es mehrere Mikrofone. Und dann gab es links auf der einen Seite einen Sessel und dann gab es zwei große Couchen. Und dann war da aufgebaut so ein Computer und noch so eine Ecke für einen Geräuschemacher. Das spielt aber erstmal keine Rolle, das kam im zweiten Teil des Abends. Im ersten Teil des Abends hat dann Oliver Rohrbeck nur ganz kurz so ein bisschen was erzählt und gesagt, ja, er hätte jetzt auch erst auf der Zugfahrt nach Hannover die Folge kurz ausgepackt und er hätte auch nur mal reingehört. Er hatte ja so ganz auch noch nicht gehört und hat dann erzählt, dass das ja im Studio auch so ist, dass die Folgen da noch nicht hören, sondern immer nur das, was sie da einsprechen in dieser Kabine und dass die ganze Musik und das fehlt ja dann alles, während sie das einsprechen. Und dann hört er das bei so einer Record-Release-Party auch zum ersten Mal. Ob das wirklich so stimmt, war mal dahingestellt. Ja, dann hat er noch ganz kurz nur erzählt, dass das bei der Frau Körting immer noch so ist, dass die wirklich die Folgen in der Reihenfolge, wie die stattfinden, auch aufgenommen wird und dass man in so einem ganz kleinen Raum dann zusammen mit allen Darstellern sitzt und dass das zurzeit ganz interessant ist, weil die jetzt gerade in Hamburg für die Dreifachfolge, die 150, dann halt mit sehr, sehr vielen Schauspielern da sind und dann sitzt man mitunter mit sehr vielen Leuten da in diesem kleinen Raum und ist dann viel großes Gehen, Reingehen, Rausgehen, Warten. Sonst hat er nichts erzählt, dann hat er die Folge quasi in diesen Computer eingelegt und dann wurde die Folge da zusammen mit 300 Leuten gehört. Er hat sich da auf diesen Sessel auf die Bühne gesetzt, hatte die ganze Zeit da diese Hülle in der Hand und dann konnte man ihn beobachten und dann wurde die Folge von vorne bis hinten abgespielt. Ah. So, und jetzt verstehe ich dich mal nicht vernünftig. Das ist natürlich auch mal eine tolle Besserung. Habe ich das nicht verstanden, was du gesagt hast? Das war jetzt Silbenrätsel. Was hast du gesagt? Ja, das war bei mir genauso. Du hast auch nur ein Silbenrätsel. Wiederhol du dich doch bitte nochmal. Ja, das erzählt nicht nochmal. Nee, nur den letzten Satz. Also man sitzt dann wirklich so zusammen und hört sich die Folge von vorne bis hinten an. Das haben wir dann da gemacht. Jetzt habe ich übrigens auch Kabelsalat. Ja, das habe ich noch verstanden. Ich meine eigentlich nur den allerletzten Satz. Ja, das war noch der letzte Satz. Oh, ja, okay. So. Das war der erste Teil des Abends. Und in dem zweiten Teil des Abends, so das war ganz interessant, da wurde dann so ein kleines, 10-minütiges Hörspiel da live mit Freiwilligen eingespielt. Und da war ich ganz erschrocken. Dann hat er gesagt, okay, wir brauchen so viele Frauen, wir brauchen so viele Männer und dann brauchen wir noch ein Geräuschemacher und es war erstaunlich, wie viele Leute sich da freiwillig gemeldet haben. Normalerweise sind da ja Leute bei solchen Sachen, wo sie auf die Bühne müssen, immer eher ein bisschen zurückhaltend. Er hat da eine ganze Menge Leute gehabt, die er sich aussuchen könnte. Da hat er da die Leute ausgesucht, ist mit denen, dann gab es eine kurze Pause, ist mit denen hinter die Bühne gegangen, ist mit denen da das Manuskript durchgegangen und ja, dann nach der Pause, in der Pause konnte man sich dann die Folge da kaufen. 7 Euro, das habe ich dann getan, weil ich dachte, naja, jetzt warst du schon mal da, jetzt dann nimmst du die auch gleich mit. Und nach der Pause haben die das dann da aufgeführt. Er hat das auf seinem Computer aufgenommen und hat dann kurz da ein bisschen Musik und Sound dazu gemischt und hat das dann nochmal abgespielt. Das war so ein bisschen wie die drei auch diese Live-Geschichten, nur dann halt mit Leuten, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Aber da waren einige Leute dabei, die haben das ganz gut gemacht. Mhm. Und dann gab es interessanterweise noch eine Verlosung der neuen Folge. Man hat am Anfang beim Eingang so Lose bekommen und dann wurden noch 10-mal die Folge verlost. Das, was natürlich toll war, weil ich jetzt dann, nachdem ich die Folge schon gekauft habe, die auch nochmal gewonnen habe. Nee, oder? Ja. Das ist super. Es ist auch blöd, ne? Ich gewinne nie. Und dann gewinne ich was ich schon habe. Aber gut, ich habe die Folge dann halt gleich eingepackt gelassen und habe die heute über Amazon verkauft. Von daher war das dann okay. Super. Ja, also das war dann auch das Ende der im Prinzip der Record Release. Release-Party. Ich muss sagen, das war, obwohl man ja da irgendwie nur gesessen hat und sich ein Hörspiel angehört hat, das war eigentlich ganz schön. Hat mir gut gefallen. Das war schön. Also wenn ich die, und die Folge selbst, die ist, naja, die ist so mittelprächtig. Also ich glaube, der Oliver Rohrbeck, der weiß das auch, dass die neuen Folgen alle nicht mehr so toll sind. Der hat dann nach der Folge, wusste auch nicht so richtig, was er sagen sollte. Der kann ja auch nichts Negatives sagen. Da hat er so gesagt, hat er mehr so Scherze gemacht, naja, in Kalifornien scheint wohl die Gegend in den USA zu sein, wo es die meisten Schlösser gibt, was ja so überhaupt nicht zum Klischee von Kalifornien passt und eher sowas. Die Folge an sich, weiß ich nicht, kannst du ja mal sagen, was du von der Folge hältst, wenn du sie schon gehört hast. Ja, ist dir übrigens aufgefallen, wer den Schlossherrn da spricht? Die Synchronstimme von einem bekannten TV-Charakter? Wer wen spricht? Diesen Schlossherren da, den, ich glaube, Adam Campbell heißt der. Irgendwas wusste ich. Ich weiß nicht, ob es Patrick Bach oder irgendwie so jemand war. Ne? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt eigentlich von... Auf jeden Fall, der Synchronsprecher ist der Sprecher für diesen Charakter SpongeBob. Genau, das war mir direkt aufgefallen. Das wusste ich nicht. Das wurde aber an dem Abend da gesagt. Ich wusste das nicht, weil ich SpongeBob noch nie gesehen habe. Das wirkte für mich teilweise etwas ablenkend. Das insgesamt. Hätte ich nicht gewusst. Insgesamt fand aber ich die. Das wurde an dem Abend da aber gesagt. Ja, insgesamt fand ich das teilweise ein bisschen ablenkend. Aber die Folge, muss ich sagen, hat mir seit. Ja, gut, ich fand die letzte Folge auch wieder recht gut. Insgesamt hat mir die Folge ziemlich gut gefallen. Es war endlich mal wieder eine vernünftige Rätselfolge. Jetzt ist er, glaube ich, ganz weg. Aha. Ich rede einfach mal weiter. Es war auf jeden Fall seit langer Zeit mal wieder eine vernünftige. Also jetzt ist er wieder da. Jetzt warst du genau 10 Sekunden weg. Es war auf jeden Fall nach langer Zeit mal wieder eine vernünftige Rätselfolge. Die Rätsel fand ich gut. Story und so nachvollziehbar und. Jetzt ist er wieder weg. Total Daumen nach oben von mir. Gute Folge, Rätselfolge. Wird Thomas überrascht mich eigentlich, dass dir die nicht so fantastisch gefallen hat, weil Rätselfolgen gefallen dir eigentlich auch immer ziemlich gut. Man hat mich anscheinend nicht gehört. Nein? Hallo Thomas? Jetzt bist du wieder da. Also du warst jetzt die ganze Zeit. Ich habe nur zwischendurch einmal das Wort Rätsel vorgehört. Ich habe aber leider nichts mitbekommen jetzt. Ja, warte. Es wundert mich sehr, dass dir die nicht so gut gefallen hat, denn du bist ja eigentlich auch ein großer Fan von Rätselfolgen. Ich fand die okay. Also ich fand die okay, aber ich fand das Rätsel war irgendwie, ich weiß nicht, das wirkte alles so irgendwie so komprimiert an einem Stück und auch die Auflösung, das war nicht so wie in den alten Folgen. Das wirkte teilweise auch mehr fast ein bisschen wie eine Parodie auf die alten guten Rätselfolgen. Ich fand es aber trotzdem besser als einiges, was so in letzter Zeit gekommen ist. Aber ja, also ich muss sagen, auch dadurch, dass alte Musik, die alte Musik, also alte Top-Musik aus alten Folgen wieder genutzt wurde, erinnert mich das doch stark an die alten Folgen. Und das war schön. Ja, also das fand ich dann auch, also ich fand das auch okay. Ich habe die danach auch noch ein, zwei Mal gehört, sonst bei den Sachen, die neu rauskommen, die höre ich meistens einmal und dann nicht wieder. Von daher, ich fand die schon okay, aber im Prinzip, also für mich, mir reicht dann eigentlich aus, wenn ich Folge 1 bis 20 habe. Alles, was danach kam, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich höre das dann so aus nostalgischen Gründen und ich werde natürlich auch die nächsten Folgen wieder hören und werde mich wahrscheinlich auch bei der 150 werde ich ziemlich gespannt sein, was da wieder kommt. Aber nichtsdestotrotz eigentlich, ich habe neulich nochmal Karpatenhund gehört und das ist dann halt schon was anderes für mich. Also für mich gehört jede einzelne 3-Fragezeichen-Folge dazu. Jede einzelne. Nur jede gehört, aber ich glaube, erzähl du nochmal kurz, auch wenn ich davon nichts verstehe, aber das geht ja trotzdem ins Mikro, was du da für eine Veranstaltung in Hamburg besucht hast. Und dann müssen wir sowieso Schluss machen, weil dann ja das Fußballspiel losgeht. Oh ja. Ja, das war Dialog im Dunkeln, nannte sich das Ganze, wenn du das jetzt auch hören magst. Ich werd mir die Sendung diesmal dann runterladen und tatsächlich auch mal die letzte halbe Stunde vollständig durchhören dann. Ja, damit man auch mal alles mitbekommt. Es ging darum, das war eine Gruppe von 7, 8 Leuten, 7, wir haben da solche Blindenstöcke bekommen, mit denen man da halt diesen Boden abtastet und dann wurden wir in verschiedene total dunkle Räume geführt, wirklich total dunkel, da konntest du nichts sehen. Das waren dann so verschiedene Themengebiete, Wald mit Brücken und mit Schiff und sowas. Und da musste man dann halt durch, direkt so Sachen ertasten und sowas. Das war ganz interessant. Das war dann noch untermalt von Geräuschen und allem. Man hatte dann einen so einen Führer, der dann da so Durchgeführer, darf man das sagen, ja. Anführer, was darf man sagen? Anführer darf man sagen, ne? Du darfst ruhig sagen, wir hatten so einen Führer. Man weiß dann schon, dass du da einen meinst, der einen da durchführt. Ist richtig, wir wollen natürlich nur politisch korrekt bleiben. Auf jeden Fall, der hat einen da dann so durchgeführt. Den hat man dann auch kein einziges Mal gesehen. Ich habe bis heute Man keine den Ahnung. auch mit der Führer bezeichnet. Nein, man hat ihn mit dem Namen bezeichnet. Der Name ist mir jetzt Wie hieß entfallen. der denn? Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber hieß nicht Adolf, oder? Auf jeden Fall, der hat einen da dann durchgeführt. Den hat man bis heute, hab ich den auch nicht gesehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also, das ist, es klingt jetzt vielleicht nicht so interessant, wie es war, aber es war wirklich sehr, sehr, ist sehr, sehr zu empfehlen. Man ist da aber wirklich mit diesen Stöcken dann allein gelaufen. Da hat einen keiner irgendwie an der Hand durchgeführt, oder? Nee, hin und wieder gab es mal so, wo der Führer einen so ein bisschen geholfen hat und solche Sachen, aber letztlich ist man alleine. Okay, hin und wieder musste man sich mal an der Wand langtasten und sowas, aber letztlich musste man alleine laufen, ja. Und da ist aber nichts bei passiert, dass da jemand mal hingefallen ist oder so? Nö. Im Dunkeln kann man ja schnell mal über irgendwas stolpern. Nee. Dafür hatte man dann ja die Stöcke. Sehr zu empfehlen. Zwei Daumen nach oben. Dann lernt man, die Idee ist wahrscheinlich, dass man tatsächlich so ein bisschen kennenlernt, die Welt so wahrzunehmen, wie das Blinde tun, ne? Genau. Ja, es ist vor Haben allem Sie auch wahrscheinlich ein interessant. bisschen was zu erzählen am Anfang, oder? Ja, so ein bisschen immer. Es ist auf jeden Fall Das dann. sehr interessant, vor allem auch, wie man dann am Anfang und dann in diese dunkle Räume kommt. Das ist ja schon etwas unangenehm, wenn man dann so gar nichts mehr sieht. Das ist ja ein bisschen eingeengt und so fühlt man sich schon. Und wenn man da dann am Ende ist, so nach 1,5 Stunden, ist schon mehr oder weniger angenehm dann. Anderthalb Stunden geht das, das ist ja ganz schön lang. Es verging sehr, sehr schnell. Und ihr wart da zu sieben, das heißt, ihr wart zu dritt und dann noch vier andere, eine Familie oder wie war das? Ja, das waren jeweils, glaube ich, so nee, eins persönlich, immer so zu zweit waren die dann. Und mit denen ist man sich aber nicht in die Quere gekommen, weil konnte man ja nicht sehen, da hätte man ja leicht den anderen anrempeln können oder so. Doch, das kann natürlich jederzeit passieren. Man ist da theoretisch als eine Gruppe rein, ne? Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. So, haben wir noch sonst noch irgendwas zu besprechen? WM ja nicht angeguckt, plant aber ja bei Dropkick Drama einen großen täglichen Bericht von der Frauenfußball-WM. Ich habe mir auch die Männer-WM angeguckt. Tja, das sehen wir mal wieder hier. So, ja, Ausblick auf nächste Woche gibt's gar nicht. Wieso das denn nicht? Ja, Raw, SmackDown. Nächste Woche gibt es kein Pay-Per-View. Nee, warten Glück, du. Gibt's TNA Pay-Per-View zu tippen? Hoffentlich nicht. Destination X ist, glaube ich, in 2 Wochen. Das Ach, ist ja, dann ist nächste Woche sehr entspannt. dann später. Da könntest du, was du mal machen könntest, ist, die ist Bound for, nicht die ganzen Impact-Sendungen, das ist mir zu albern, aber die ist Bound for Glory-Turnier, vielleicht kannst du mal was darüber erzählen, dass ich da ein bisschen auf dem Laufenden bin. Hörst du denn nicht die Ficker-Vorsendung dazu? Ja, aber dann kannst du das nochmal erzählen, so wie du das Okay. bei Muss den. ich da mal gucken, wo ich das dann noch alles so habe und das dann so raussuchen, damit ich mich da auch noch erinnere. Aber dann werden wir da mal gucken. Können wir mal gucken, was bei TNA so Interessantes passiert in letzter Zeit und was da ziemlich Genau. schlimm ist. Ja, nächste Woche haben wir ja kein Pay-Per-View, dann haben wir ja ein bisschen mehr Zeit. Und dann können wir uns jetzt auch so langsam abschieden. Mehr Blick in nächste Woche gibt es nicht. Und ich überlasse Thomas das letzte Wort, was man jetzt auch hoffentlich hört. Palim, Palim.